Jesus ist so gut, Jesus ist so wundervoll. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Amen. Amen. He is the only good one. Er ist der einzige. There is nothing good outside Christ. Der gut ist. Außerhalb von ihm ist nichts gut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien de bon. Il est la seule personne qui est bon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We quickly go into today's message, which is the freedom of choice. In der heutigen Botschaft geht es um die unseren freien Willen. Dans le message d'aujourd'hui, il va s'agir du choix qu'on a en Jésus-Christ. The freedom of choice. Der freie Wille. Il s'agit du choix. The freedom of choice to choose between Christ or Satan. Der freie Wille zwischen Christus und den Satan. On a la liberté de choisir entre Dieu et le diable. To choose between Christ's world and religious world. Zwischen der geistlichen Welt und der religiösen Welt zu entscheiden. On a la possibilité de choisir entre le monde spirituel et le monde naturel. You have the freedom of choice. Wir haben den freien Willen. Tu as la liberté de choisir. Tu as le droit de choisir. You can choose Jesus today. Du kannst dich heute für Jesus entscheiden. Tu peux choisir quand tu veux. Tu peux aujourd'hui choisir de suivre Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. I know how some of us does not want to hear anything Satan. Einige von uns wollen vielleicht nichts von Satan hören. Certains d'entre nous peut-être veulent pas entendre parler du diable, de Satan. Praise the Lord. Hallelujah. Allah do not want to hear anything about Satan. Viele wollen nichts über den Satan hören. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent rien entendre du diable. If you are not going to know about Christ, you are going to know about Satan. Wenn du nichts über Christus wissen willst, wirst du vieles über den Satan wissen. Du wirst viel über ihn wissen. Mais si tu veux rien savoir de Jésus-Christ, automatiquement tu vas beaucoup savoir du diable. Why? Because it is only both of them that control the earth today. Weil nur beide die Welt kontrollieren heutzutage. Parce que seulement ces deux pouvoirs contrôlent ce monde aujourd'hui. Amen. Amen. Only Christ and Satan. Control the earth today. Man cannot control the earth. Der Mensch is both of them. Kann die the Erde spiritual nicht world control the physical world. Denn die geistliche they are both Welt, of the spirit. Die geistliche Welt kontrolliert die physische. Beides ist geistlich. L'homme n'est pas capable de contrôler ce monde. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique, le monde naturel. Donc c'est soit Jésus-Christ qui contrôle ta vie ou c'est le diable qui contrôle ta vie. You are going to always choose between them. Du wirst immer them. Entscheiden müssen zwischen den beiden. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle tu as toujours devant le choix de choisir soit Jésus-Christ ou Satan. It is either Christ or Satan. Entweder ist es Christus oder der Satan. Encore une fois, c'est soit Jésus-Christ ou alors c'est le diable automatiquement. We must know about Satan. Und wir müssen very, Dinge very über den Satan, über den Feind kennen. Donc c'est très important de connaître son adversaire, donc de connaître le diable. In Old Testament it was not mentioned a lot. Im Alten Testament wurde wenig darüber gesprochen. Dans l'Ancien Testament nous dit peu du diable. But in New Testament, that is after, but especially, from Matthew, you can see that Jesus was always talking about just like Ogieva talked about the spirit, that Christ was for Christ was all about the spirit. So also, Satan, since the coming of Christ, it is you must know things about Satan. You must know. It's a must. Seitdem Jesus Christus physisch auf die Welt gekommen ist, hat er sehr viel über das Geistliche gesprochen. Und weil die geistliche Welt eben nicht nur aus dem Guten von Jesus Christus besteht, sondern auch ein Counterpart hat, also eine Gegenseite hat, Gegenspieler hat, nämlich der Satan, deswegen muss man beide Seiten sich anschauen. Man kann nicht eine Seite sich auf eine Seite fokussieren und die andere Seite weglassen, aber genau umgekehrt auch nicht. Dans le Nouveau Testament, on peut voir que, surtout dans Matthieu, que Jésus-Christ nous a beaucoup parlé du diable, nous a beaucoup averti. Et comme Il s'agit d'un monde spirituel qui a deux côtés. Il est très important de connaître les deux. Tu peux pas seulement te concentrer sur le monde spirituel de Jésus-Christ sans savoir qui peut t'attaquer de l'autre côté. Donc, on doit connaître les deux côtés. You know, Jesus came because of him. The Jesus. birth of Jesus today. You know, this period, the Christmas time, the birth of Jesus is because of Satan. Die Geburt von Jesus Christus ist auch wegen dem Satan. La naissance de Jésus-Christ est aussi à cause du diable. If there was no Satan, Christ would not need to come here to save us. Weil gäbe es keinen Satan, gäbe es keinen Verführer, dann hätte Jesus Christus nicht hinkommen müssen, um uns von dem Verführer zu retten. Parce que sans le diable, Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de venir sur terre. Praise the Lord. Amen. You know, without Satan, Jesus would not need to come here to come and save us. Ohne Satan hätte Jesus nicht hinkommen müssen, um uns zu retten. Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de venir pour nous sauver. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Galatians 1, please. Galater 1. Galate 1. Galatians 1. Galater 1. Praise Jesus. Galater 1. Galatians 1, verse 4. Verse 4. Galate 1, verset 4. Are we there, please? We will read from 3, just 3 and 4. Galater 1, Vers 3 und Vers 4. Galate 1, verset 3 et 4. He said, grace be to you and peace from God, the Father, and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Gnade. Praise the Lord. Hallelujah. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il est ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père. He came to deliver us from this present evil world of Satan. Er kam, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt des Satans zu befreien. Amen. Il est venu pour nous libérer de ce monde qui est dominé par le diable. You know, there is no freedom anywhere. Und es gibt nirgendwo auf der Welt Freiheit. Il n'existe pas de liberté. If you want to be free, you better come to Jesus. Wenn wir frei sein wollen, müssen wir zu Jesus Christus kommen. Donc si tu veux vraiment être libre, tu dois venir vers Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In 1 John 3, look at what Jesus said here. What John said here concerning the devil. 1. Johannes 3. 1. Johannes 3, damit wir uns anschauen, was Jesus über den Satan hier sagt. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John 3, 8. 1. Johannes 3, Vers 8. 1 Jean 3, verset 8. Are we there, please? Amen. Mm-hmm. Jennifer, can you help us to read this chat? Mm-hmm. Wenn die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen. Praise the Lord. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. He said, he that committeth sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. Amen. Amen. The first sinner, der erste Sünder, was Lucifer. War Lucifer, der Engel Lucifer. Le premier pécheur était l'ange Lucifer. Amen. For this purpose, the Son of God was manifested. You see it? The reason why he came. Seht ihr, dass der Grund, weshalb er gekommen ist? That he might destroy the work of the devil. Dass er die Werke des Teufels zerstört. Encore une fois, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. And so it is very, very important that we know about Christ, we know about Satan, and we know about Satan's lies. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir über den Satan Bescheid wissen, dass wir über seine Lügen, seine Listen, seine Methoden kennen. Donc c'est pour ça il est très important, enfin c'est très important pour nous de connaître les mensonges du diable, de savoir à quel point il est rusé. Remember, this message is freedom of choice. You are here on earth without Jesus because you still have opportunity to choose Christ. After death is judgment. Und diese Botschaft über den freien Willen, sie ist sehr wichtig, weil hier auf Erden haben wir noch die Gelegenheit, uns für Jesus Christus zu entscheiden. Aber wenn wir dann beim Herrn sind, stehen wir vor vollendeten Tatsachen und da kann man sich nicht mehr entscheiden. Da hast du entschieden. Amen. Encore une fois, notre message aujourd'hui s'agit de la liberté du choix. Comme on est encore vivant, on a encore la possibilité de choisir Jésus-Christ, on a encore la possibilité de choisir la vie. Mais après la mort, c'est le jugement et là, ce sera trop tard. Choose Christ. Entscheide dich für Jesus Christus. Amen. Choisis le Christ. He wants you to choose him. Er möchte, dass wir ihn wählen. Il souhaite sa volonté et qu'on choisisse Jésus-Christ. Amen. Amen. Your choice is what you is going to. Let me put it this way. Christ never take people to hell. Christus schickt Leute nicht in die Hölle. Ce n'est pas Jésus-Christ qui envoie les hommes en enfer. You choose to go to hell. Du entscheidest in die Hölle zu gehen. C'est toi qui choisis d'y aller. Somebody getting it. Amen. Amen. You choose where you are going to spend the end time. You know, you see that Christ, you see that with Christ in heaven or hell. Es ist entweder mit Christus im Himmel oder mit dem Satan in der Hölle. Et c'est toi qui choisis où tu vas rester pour tous les temps, soit avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux ou alors en enfer avec le diable. You know, Lucifer chose to disobey him. Lucifer hat sich entschieden, ihn zu missachten. Lucifer a choisi de désobéir à Dieu. And I hope you know who Lucifer is. Ich hoffe, ihr wisst, wer Lucifer ist. J'espère que vous savez qui est Lucifer. Amen. Amen. He is the devil today. Er ist heute der Teufel. Et Lucifer est le diable aujourd'hui. He was once an angel. Er war einst ein Engel. Il était un ange. Very close to God. Er stand Gott sehr nah. C'était un ange qui était très près de Dieu, pardon. You know, God did not force him to obey him. Gott hat ihn nicht gezwungen, ihm somebody zu getting gehorchen. He was in heaven, his freedom of choice. Selbst im Himmel gibt es einen freien Willen. Dieu n'a pas forcé Lucifer à obéir à Dieu. Même dans le royaume des cieux, il y a la liberté du choix. You know, man love freedom of choice. Der Mensch liebt den freien Willen. L'être humain adore la liberté du choix. It is not coming from man, but from God. Aber dieser freie Wille wurde nicht von Menschen erschaffen, sondern er ist von Gott zugelassen. Mais il faut savoir que le créateur de ce choix, c'est pas l'homme, c'est pas l'être humain, mais Dieu lui-même. Again, even in heaven, there is freedom of choice. Selbst im Himmel gibt es einen freien Willen. Encore une fois, même dans le royaume des cieux, on est libre de choisir. In Joshua 24, quickly go to Joshua 24, please. Joshua 24. Jésus 24. Praise the Lord. Hallelujah. Joshua 24, verse 15. Joshua 24, 15. Josué 24, à partir de 15. Hier geht es um die Entscheidung. Es s'agit du choix. Are we there, please? He said, and if it is sin evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. You get it? The land they were living. Das Land, in dem sie gelebt haben. Can you see it? The land they were living was not the land. It's like the earth today. It's so like Germany Erde. Today. Wie Deutschland heute. Amen. Amen. The rules and regulations here, they are not of Christ. Die Regeln und Richtlinien sind nicht von Christus. Dans ce monde, les règles et les... Enfin, le système n'est pas du Christ. Shall I read? No, chat. Because of time. As you are reading, as I'm reading, please also be reading also, mm-hmm. so that we will avoid some reading, so that because okay. there are many. Amen. Amen. Except you don't want us to close today, we sleep here. Praise the Lord. Hallelujah. He said, are the gods of the Amorite, in whose land you dwell. But as for me and my God, we will serve the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Who are you going to serve? Wem werdet ihr dienen? Who will you choose? Für Christ wen werdet ihr euch entscheiden? Für Jesus oder den Satan? Qui vas-tu choisir, le diable ou Jésus-Christ? Tu vas servir? Servir qui? Oh. Look at verse 16. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the law to serve other gods. And you know, here they are talking about Egypt. What we have is greater than what Egypt, what they had. They were saved from Egypt, but we are today sons of God. Und hier sprechen sie über die Errettung von aus Ägypten. Aber wir sind heute errettet aus dem Teufel, errettet von der Sünde und jetzt Söhne Gottes. Und das ist viel, viel größer und viel, viel machtvoller und bedeutungsvoller als die Errettung, die diese Menschen damals erfahren haben. Ici, il parlait du peuple d'Israël qui a été libéré de l'Égypte. Mais aujourd'hui, on a été libéré du péché, on a été libéré du diable. Ce qui est quelque chose de extraordinaire, de beaucoup plus grand. Are you saying verse 17? He said, for the Lord our God, he it is that brought us up and our father out of the land of Egypt. You know, just bringing them out from one land to another. Are you getting it? But today we have Christ that came here to die for us. Amen. Wir sehen, diese Leute halten sich so krass an dem, was der Herr für sie getan hat in Ägypten und sind so dankbar dafür, dass der Herr sie aus Ägypten rausgerufen hat. Wie viel mehr sollten wir dankbar sein für das, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz? Amen. Ici on peut voir à quel point les gens étaient reconnaissants que Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte. Mais aujourd'hui, nous, on a été sauvés par Jésus Christ. Dieu lui-même est venu sur terre pour nous sauver. Il a tout accompli sur la croix. Donc à quel point on doit être reconnaissant aujourd'hui en tant que fils et que servant. 5. Mose 30. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 30. From 19 to the end. 5. Mose 30. We should know here already. 19 Amen. Bis zum Ende. 30. Yeah. From 19 to the end. 30. I call heaven and earth to record this day against you. Amen. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. That I have set before you life and death. You see it there. Life and death. Leben und Tod. You know what is life, Christ is life. Amen. Wisst ihr, was ce qui est la vie, c'est Jésus Christ lui-même. Wisst ihr, was Leben bedeutet? Jesus Christus, das Leben. He is our life. Er ist unser Leben. Amen. Jesus Christ est notre vie. Without him, there is no life. Ohne ihn gibt es kein Leben. Sans lui, il n'existe pas de vie. Put something here, go to John 3. Wir gehen kurz zu Johannes 3. On va revenir à Deutéronome 30, mais on va à Jean 3. Jean 3. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 36. Johannes 3, 36. Jean 3, 36. You have it already. He says, can Felix help us to read it, chat? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes bleibt auf ihm. Praise the Lord. Amen. He that believeth on the Son hath everlasting life. Amen. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abided in him. And also if you go to John 10:10. Genauso auch in Johannes 10:10. Dans Jean 10:10. Go there, please, because we are already we are seeing John. Mm-hmm. John 10:10. 10, verse 10. Are we there, please? Mm-hmm. He said, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Mm-hmm. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Amen. It's Jesus that is speaking. Jesus spricht hier. Without him, you don't have life. Ohne ihn haben wir kein Leben. Sans Jésus-Christ, on n'a pas de vie. Praise the Lord. Hallelujah. Back to Deuteronomy 30. 5. Mose 30. On repart à Deuteronome 30:19. Verse 19 again. Wieder 19. He said, I call heaven and earth to record this day before you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and your seed may live. Here is talking about Jesus Christ, that you choose Christ. Hier geht es darum, dass du dich für Jesus Christus entscheidest. Il s'agit ici de choisir Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you know, whatever decision you take, you never choose for yourself alone. Er sagt auch hier ganz klar, dass egal welche Entscheidung du triffst, du triffst sie nicht nur für dich selbst, sondern auch für deine Kinder und Kindeskinder. La Bible là nous dit aussi que peu importe quelle décision tu la prends jamais pour toi tout seul, mais aussi pour tes enfants et tes petits-enfants, pour les générations qui vont suivre. I know, you know, do you know how you know that this is really true? Und wisst ihr, wie man weiß, dass es stimmt? Est-ce que vous savez comment comprendre, comment savoir que c'est vraiment vrai? Adam disobeyed God. And today, it was not for him alone. It was for him and his children. Mm-hmm. We inherit a sin from him, from them, Adam and Eve. Wenn wir uns Adam angucken, Adam hat Gott missachtet und heute sitzen wir immer noch in diesem Schlamassel sozusagen von seiner Entscheidung. Mm. On peut voir que Adam, par exemple, il n'a pas pris sa décision de désobéir à Dieu pour lui-même parce que aujourd'hui on subit encore les conséquences. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. On a hérité le péché d'Adam. Whatever decision you take, you never take it. It is not for you alone. Jede Entscheidung, die du triffst, sie bleibt nicht bei dir. Sie geht weiter. Sie hat Konsequenzen und wird etwas für andere Menschen um dich herum bedeuten oder die noch kommen werden bedeuten. Ouais. Donc chaque décision que tu prends, elle est jamais seulement pour toi seulement. Elle influence aussi la vie de tes enfants, de tes proches. You know, Adam's decision to disobey God did not affect Adam alone. It's still affecting the whole world today. The problem is still there. Konsequenz von diesem Sündenfall ist immer noch in der ganzen Welt zu sehen. Es ist sichtbar. Encore une fois, aujourd'hui, les conséquences de la chute de l'homme sont toujours visibles. Praise the Lord. Alléluia. He said that you and your seed may live damit du und dein Samen lebst und nicht stirbst. Live and not die. Do you see that? Mm-hmm. To live. You need Christ to live. Du brauchst Christus, um zu leben. On a besoin de Jésus-Christ pour vivre. Parce que là, il nous dit que comme ça, toi et les générations qui vont suivre vont vivre, pas seulement toi seul. John 15, he said, without me, you can do nothing. Johannes 15 steht, ohne mich kannst du nichts tun. Dans Jean 15, il est écrit que sans moi, tu es incapable de faire quoi que ce soit. He never created man to depend on man. Er hat den Menschen nicht erschaffen, um sich auf sich selbst zu verlassen. L'être humain n'a pas été créé pour dépendre de lui-même, pour dépendre de l'être humain. Praise the Lord. Alleluia. We'll go to that very part later. Amen. Amen. Vers 20. He said that thou mayest love the Lord your God, and that thou mayest obey his voice. To obey the voice of Christ. Der Stimme von Jesus Christus gehorchen. On doit obéir la voix de Jésus Christ, à la voix de Jésus Christ. It's not about making victory or having victory in the natural world. It's about obeying the voice of Christ. Mm-hmm. Es geht nicht darum, hier auf dieser Welt Erfolg zu haben durch Geld oder Kinder oder Besitz, sondern es geht darum, Jesus Christus zu haben, ihm zu gehorchen. Donc ce qui est important, c'est de quoi il s'agit, et d'avoir Jésus-Christ. C'est ça notre victoire, et pas d'avoir une richesse dans ce monde, ou alors une grande famille, beaucoup d'enfants, ou quoi que ce soit. Et non, il s'agit d'avoir Jésus-Christ et d'obéir à sa voix. And that thou mayest cleave unto him, for he is your life. Mm-hmm. And the length of the days, are you getting it? He is your life. He should be your life. Jesus should be your life. Er ist dein Leben. And not your job, my children, my family. Mm-hmm. Are you getting it? Nicht deine Arbeit sollte dein Leben sein. Nicht dein Hobby sollte dein Leben sein. Nicht deine Familie sollte dein Leben sein. Sondern Jesus Christus sollte dein Leben sein. Mm-hmm. Amen. C'est lui qui vous fait vivre. Donc c'est lui notre vie. C'est lui la vie. Mais pas notre travail, nos enfants, nos parents, quoi que ce soit. C'est Jésus Christ qui nous fait vivre. He said, "And to live long is Christ." Und auch die Verlängerung deiner Tage ist Jesus Christus. Ein langes Leben ist Jesus Christus. Et c'est lui aussi qui nous accorde de passer nombreux jours dans ce monde. Praise the Lord. Alleluia. How to live long. Langes Leben ist nur in Christus zu finden. Donc une longue vie est seulement capable en Jésus Christ. That thou mayest dwell in the land which the Lord swore unto your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. Le royaume des cieux. Amen. Amen. You know, Joshua 24, we were there. Amen. Joshua he talks 24. About serving other gods. Da ging es darum, anderen Göttern zu dienen. Dans Josué 24, qu'on vient de lire tout à l'heure, il s'agissait de servir d'autres dieux. There are many ways people serve other gods. Und es gibt unterschiedliche Wege, wie wir anderen Göttern dienen. Et on peut servir d'autres dieux dans différentes manières, différentes façons. Amen. Voilà. Not to Christ, it's automatic yes to Satan. Wenn wir nämlich Nein zu Jesus Christus sagen, haben wir Ja zu einem anderen Gott gesagt, zu dem Satan. Parce que dès qu'on dit non à Jésus Christ, on dit automatiquement oui à un autre Dieu qui est le diable. You know, whatever you are pursuing becomes your God. That's why it says seek Christ alone. Alles, also, what are you pursuing? Die Dinge, die du suchst, denen du nachjagst, diese Dinge werden zu deinen Göttern. Und deswegen sollen wir auch Christus mit all unserem Sein suchen. Und die Frage ist, was suchst du? Les choses que tu désires, les choses que tu cherches vont devenir ton Dieu. Donc si tu désires Jésus-Christ de tout ton cœur, automatiquement tu es sauvé. Mais si tu désires les choses de ce monde, là tu cherches le diable, tu désires le diable parce que le diable est le maître de ce monde. You know, people will want to blame God for creating Satan. Menschen wollen Gott dafür verantwortlich machen, weil er den Satan erschaffen hat. Les êtres humains aujourd'hui cherchent à culpabiliser Dieu parce qu'il a créé le diable. You know, I've once thought of it, that why did God create Satan? Because when I was young, years ago, I did not. I heard people say Satan is the problem. Satan is. I said, why did even God create this Satan? Why did he not just kill him? He is powerful. God is powerful. Why did he not just kill him? The question is, why did God create you? Through yourself. Und ich habe mir auch vor Jahren mal die Gedanken darüber gemacht, dass weshalb gibt es den Satan überhaupt? Weshalb hat Gott den Satan erschaffen? Weil er ist ja der Schöpfer von allem. Und weshalb hat er ihn nicht einfach aus dem Weg geräumt? Weil wenn er ja das große Problem ist, weshalb wird er ihn nicht einfach ausgelöscht, weggenommen? damit er halt keine Probleme mehr macht. Aber die Frage ist eher, weshalb hat Gott uns Menschen erschaffen? Weshalb hat er dich erschaffen? Quand j'étais plus jeune, je me suis posé la question, enfin quand j'avais pas encore la vérité, je me suis demandé mais pourquoi Dieu a créé le diable, si il est la raison pour tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans ce monde. Mais la bonne question la question qu'on doit se poser est pourquoi Dieu a créé l'être humain, pourquoi Dieu t'a créé toi. The question should be why did God create you? Weshalb hat Gott dich erschaffen? Pourquoi Dieu t'a créé? Amen. Amen. God did not create Satan. Gott hat Satan nicht erschaffen. Dieu n'a pas créé le diable. He created Lucifer. Er hat Lucifer, den Engel Lucifer erschaffen. Angel Lucifer. Amen. Dieu a créé l'ange Lucifer et pas le diable. Remember, he was once in heaven. Er war einst im Himmel. Il était une fois dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. He was one of the inner circle of God, so close to God. Er stand Gott sehr nah, weil er ein Erzengel war. Il était un des archanges, donc il était très très près de Dieu. If you listen to the message on, where was it? On Wednesday or no, Ezekiel. Isaiah. If you go there, and you can see how he was ordained by God. Mm. God gave him wisdom. Gave him. He was well talented. He was a musician. He was the head of the music department in heaven. Mm. That's Lucifer. He was very very strong and powerful. Mm. And you know, he chose to disobey God. Am Mittwoch haben wir auch nochmal Hesekiel gelesen und in Hesekiel wird ganz klar erklärt, wie kraftvoll Engel Lucifer war, wie er geschmückt worden war mit Perlen, mit Gold und Sachen und auch seine Weisheit und auch seine Position. Alles wird dort aufgelistet und erklärt, wie kraftvoll er als Erzengel Gottes war. Dans le message, dans le culte mercredi, on avait aussi parlé de Lucifer. Quelle position il avait dans le royaume des cieux? Il était responsable des arts, de la musique, et il était un ange rempli de sagesse parce que Dieu lui avait donné la sagesse, il avait donné beaucoup de responsabilités. You know, these three angels, they were very important in heaven. Mm-hmm. Angel Lucifer, Angel Gabriel, and Angel Michael. Yeah, Und diese drei Engel waren sehr wichtig, also Engel Lucifer, Engel Gabriel und Engel Michael. Ouais. Donc Comme j'avais dit, il était un des trois archanges, donc l'ange Lucifer, l'ange Gabriel et Michael étaient très importants dans le royaume des cieux. Lucifer was for music, Angel Gabriel was for information, and Angel Michael was for defense. That is, you know, war was you know, anywhere there is war, Angel Michael is the one that is always fighting the war. Und alle drei and he was always going with sword. Once you see Angel Michael, you know there's problem. Und alle drei hatten immer ihre haben ihre Bereiche. Lucifer war für die Musik, für den Lobpreis im Himmel verantwortlich, ne, weil dort wird ja 24/7 immer nur der Herr wird gepriesen und gefeiert. Und dann gibt es Engel Michael, Engel Gabriel, er ist für die Botschaften zuständig, er vermittelt, ne, er sendet Botschaften aus an die Menschen beispielsweise, übermittelt Botschaften von Gott an die Menschen. Und Engel Michael, er ist sozusagen dieser Kriegsengel, der immer dieses Gericht Gottes sozusagen austrägt. In charge of the ministry, yeah. the ministry. Okay, und er ist sozusagen für diesen militärischen Bereich zuständig, weil im Alten Testament sehen wir, dass Gott ja sehr oft immer befohlen hat, dass ganze Städte komplett ausgelöscht werden, ne, wenn es dann Feuer regnet und all diese Sachen, und er war halt sozusagen dafür zuständig. Und für die geistlichen Kämpfe, die sich auch physisch haben, auch ausgetragen haben. Donc, l'ange Gabriel était responsable pour la musique, pour la louange de Dieu. L'ange Gabriel était l'ange qui était responsable des... Enfin, c'est lui qui transmettait les messages de Dieu que Dieu avait pour les êtres humains. Et l'archange Michael était responsable pour toute forme de combat. Donc si dans l'Ancien Testament on peut voir que Dieu a souvent dû détruire des pays, des nations, des villes entières, et c'est l'ange Michael qui l'exécutait. It was the maker that fought Lucifer out of heaven. Und es war auch Engel Michael, der Engel Lucifer sozusagen aus dem Himmel verbannt, also gekickt hat. Et c'est aussi l'ange Michael qui a expulsé Lucifer du royaume des cieux. C'est lui qui a combattu Lucifer. Jesus did not fight Lucifer. Jesus hat Lucifer nicht bekämpft. He was only watching. Er war einfach nur als Zuschauer. Michael was fighting. Dieu, non, Jésus-Christ lui-même n'a pas combattu le diable. Il est seulement un spectateur. Il a vu quand l'ange Michael combattait Lucifer. You know, Jesus, he created Lucifer. He created all these angels. You know, Jesus himself is the creator. Jesus Christ. Jesus Christus ist der Schöpfer. Er hat diese ganzen Engel erschaffen. Jésus-Christ lui-même, il est le créateur, donc c'est lui qui a créé tous ces anges. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Lucifer was too small for him to fight. Aber Lucifer war zu gering für ihn, um ihn zu bekämpfen. Er hat dafür Leute, die das machen. Er muss das nicht. Er muss sich da nicht selber sozusagen die Finger schmutzig machen, um da aufzuräumen, sondern er hat Leute, die für ihn aufräumen im Himmel. Donc, on peut voir que Jésus-Christ, enfin, que le diable, que Lucifer, il était trop. C'est même pas un adversaire pour lui. Donc c'est pour ça que il y a d'autres personnes qui l'ont combattu parce que Dieu il est trop grand pour se consacrer de telle chose à telle chose. You know, upon earth, you know how Lucifer was so close to God. He still chose to rebel against God. Obwohl demanded praises. Engel Lucifer Gott so nah stand, hat er sich dennoch entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Er wollte halt auch angebetet werden, so wie Gott. Lucifer, il était vraiment très très proche de Dieu, mais son problème c'était qu'il voulait aussi être loué. C'est pour ça qu'il a désobéi à Dieu, qu'il a commencé une rébellion. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you know the spirit of self is so deadly. That was what brought Lucifer. Kick Lucifer out of heaven. Mm. What about me? I know God said we should worship him, but what about me? Und deswegen ist dieser Geist vom Selbst, dieses Selbst so gefährlich, weil Engel Lucifer hatte sozusagen keinen Satan, der ihn verführt hat, sondern es war sein eigenes Selbst. Das Selbst, was ihn verführt hat, dass er weiß, okay, Gott wird angebeten, Gott ist groß, Gott ist dies, Gott ist jenes, aber was ist mit mir? Was ist mit mir? Und das hat ihn zu Fall gebracht. À l'exemple de Lucifer, on peut voir pourquoi l'orgueil est si dangereux. Parce que une personne, enfin un ange qui était si, une créature qui était si près de Dieu, et de vouloir avoir le même statut que Dieu, c'est quelque chose de très dangereux et de très orgueilleux. Et c'est pour ça on doit toujours rejeter cet esprit de se voir soi-même et pas se concentrer sur Jésus-Christ. You know, he chose to disobey God just like Adam and Eve chose to disobey God. Er hat sich entschieden, Gott zu missachten, genauso wie Adam und Eva Gott missachtet haben. Donc il a choisi de désobéir à Dieu, tout comme Adam et Eve ont aussi désobéi à Dieu. Adam and Eve chose to obey Satan. Adam und Eva haben to sich believe entschieden, Satan. Dem Satan zu glauben. Donc Adam et Ève, ils ont choisi de croire le diable, le serpent, le diable. Praise the Lord. Alléluia. What about you today? Was ist mit uns heute? Quel choix tu vas prendre toi aujourd'hui? Will you choose Christ or reject Satan? Wirst du dich für Christus entscheiden und Satan verweigern? Vas-tu choisir Jésus-Christ et rejeter le diable? Or will you choose like Adam and Eve? Will you choose religion or reject the kingdom of heaven? Oder wirst du Religion erwählen anstatt das Königreich Gottes? Ou vas-tu choisir le diable comme Adam et Ève vas-tu choisir la religion et rejeter le Christ? We don't have religion. Wir haben keine Religion. On n'a pas de religion. All I have is Jesus Christ. Alles, was ich habe, ist Jesus Christus. Tout ce que moi j'ai, c'est Jésus Christ. Religion is not Christ. Denn Religion ist nicht Jesus Christus. Parce que la religion n'est pas Jésus Christ. And Christ is not religion. Und Christus ist nicht Religion. Et le Christ n'est pas une religion. No religion can save you. Keine Religion kann dich retten. La religion ne peut pas te sauver. Christianity cannot save you. Das Christentum only Jesus can save. Kann dich nicht retten. Nur Jesus Christus kann dich retten. Le christianisme ne peut pas te sauver. C'est seulement Jésus Christ qui peut te sauver. You know, if you stand before God that on that day, He is not going to ask you, are you a Muslim, Christian or pagan. Wenn du irgendwann vor Gott stehst, wird dich nicht fragen, bist du Christ, Buddhist oder Heide oder Atheist, was bist du? Nein, wird dich das nicht fragen. Donc, quand tu seras devant Dieu, il va pas te demander si tu es musulman. Bouddhiste ou païen ou quoi que ce soit, non. He's going to ask you, what did you do with my son? Er wird dich fragen, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Il va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Do you believe him or not? Hast du ihm geglaubt oder nicht? Est-ce que tu l'as cru ou pas? Is he your Lord and your Savior or not? Ist er dein Herr und Retter oder nicht? Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur ou pas? Praise the Lord. Hallelujah. We are in Deuteronomy 30, where he said, choose Christ so that Christ will always help you to take decisions. Wir waren in 5. Mose 30, wo wir gelesen haben, dass wir uns für Jesus entscheiden sollen. Und wenn wir uns für Jesus entscheiden, wird er uns helfen, weitere Entscheidungen zu treffen, die wir noch treffen werden in unserem Leben. Donc, si on choisit Jésus-Christ, c'est le seul choix qu'on va faire, parce que pour les prochains choix, c'est Jésus-Christ lui-même qui va nous aider à prendre les bons choix. You know, you don't do what you like. You do what he wants you to do. Wir tun nicht das, was uns gefällt oder passt, sondern wir tun das, was er möchte. Ah, donc, il ne s'agit plus de faire ce que nous, on veut personnellement, mais on fait ce que lui, il veut. Remember, we know that same Deuteronomy said you are to obey the voice of Christ. Amen. And not your own voice. Because you have a voice. Wir sollen Christus wir sollen der Stimme von Christus gehorchen und nicht unserer eigenen Stimme. Wir haben auch eine Stimme, die wir gehorchen können. Comme on a lu dans Deutéronome, on doit obéir à la voix du Christ et pas à nos propres voix. He said, you choose life, choose Christ. Wähle das Leben, wähle Christus. Il a dit, choisis la vie, choisis Jésus-Christ. Because Christ, and once you choose Christ, you now allow Christ to help you to take decision. Every day, every minute, every second we take decision in our life. Wenn du Christus wählst, wird dir helfen, jede weitere Entscheidung zu treffen, weil wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen. That you are here today, you took decision to come. Was du heute hier sitzt, ist eine Entscheidung. Donc, encore une fois, on doit choisir Jésus-Christ et c'est lui qui va nous aider à prendre les autres décisions qu'on doit prendre. Chaque jour, à chaque seconde, à chaque moment, on doit se décider. Qu'on est aujourd'hui ici, enfin, ce dimanche, dans l'église, c'est une décision qu'on a prise. Allow him to help you to take decision because there is opposition here on earth. Lass zu, dass er dir hilft, Entscheidungen zu treffen, weil es eben einen Gegenspieler hier auf dieser Welt gibt. Permet au Christ à t'aider à prendre tes décisions, parce qu'il y a toujours une autre personne qui attend pour te détruire. We are all born with the system of this world. Wir sind alle mit dem und in das System der Welt geboren. On est tous nés dans et avec le système de ce monde. Amen. Amen. Man does not know what is good. Der Mensch weiß nicht, was gut ist. L'homme ne sait pas ce qui est bon. Amen. Amen. No man know what is good. Kein Mensch weiß, was wirklich gut ist. Aucune personne sait ce qui est bon. And your goodness cannot save you. Und deine Gutmütigkeit kann dich nicht retten. Et ta propre bonté ne peut pas te sauver. Before Christ, your goodness is rubbish. Vor Christus ist deine Gutmütigkeit wie ein dreckiges Tuch. Parce que devant Jésus-Christ, ta bonté n'est pas vraiment. Elle est impure, elle est même pas. Ouais, elle est impure, elle est. Comme des déchets, ouais. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, man call evil good. They call good evil. Der Mensch nennt das Gute böse und das Böse gut. Parce que l'être humain appelle Genesis 3. Quickly go there, please. Ce qui est bon, go to Genesis 3. Mauvais, l'être humain l'appelle bon. 1 Mose 3. Genesis 3. Praise the Lord. Genèse 3. And you know, here in verse 3, you can see what man, you know, the first good, what man called good. Hier in Genesis können wir lesen, was der Mensch als gut bewertet. Dans verset 6, on peut voir ce que l'homme appelait bon. Enfin, la première chose que l'homme appelait bon ou agréable. You can see, you know, here we help you to know that man was not created to direct his life. Und das zeigt uns auch, dass der Mensch nicht dazu erschaffen worden ist, sein eigenes Leben zu leiten und zu dirigieren. Et ça nous montre aussi que l'homme n'a pas été créé pour dépendre de l'homme ou de gérer sa propre vie. Up till today, you are not to direct your life. Und bis heute ist es so. If you are the one directing your life, it is Satan that is directing your life. Wir sollen unser Leben nicht dirigieren. Wenn wir es tun, dann, dann ist der Satan, der es tut. Parce que, enfin, encore une fois, l'homme n'a pas été créé pour diriger sa propre vie. Même aujourd'hui, on n'est pas capable de diriger sa propre vie. Si tu crois que tu diriges ta propre vie, tu dois savoir que c'est le diable qui dirige ta vie. Choose Christ and allow him to direct your life. Entscheide dich für Jesus Christus und lass zu, dass er dein Leben dirigiert. Donc choisis Jésus Christ et permet qu'il dirige ta vie. Genesis 3 verse. That was, I don't know. That's read from 1 to 6. 1 Mose 3. On va lire de 1 à 6. 1 to 6. It said, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. Amen. Amen. And he said unto the woman, yea, had God said? No, he's not questioning what God said. Die Schlange stellt in Frage, was Gott gesagt hat. On peut voir ici que même le serpent n'a pas mis en question ce que Dieu a dit. Hat eine Frage gestellt. Ah, okay. Il a mis en question ce que Dieu a dit. He said, had God said? You know, here Satan is working. Der Satan wirkt gerade hier. Là, on peut voir que le diable agit. He go through serpents. Er ist durch eine Schlange gegangen. Il agit à travers le serpent. So also Christ go through us. Genauso geht auch Christus durch uns. Tout comme le Christ agit à travers nous aujourd'hui. Christ and Satan, they need a body to go through. Christus und der Satan, beide brauchen einen Körper, durch den sie wirken können hier auf Erden. Parce que les deux esprits, enfin, Dieu et le diable ont tous les deux besoin d'un corps à travers so also is agir à travers. So also is demon. Demon have they need a body to go through. Demons. Genauso ist auch mit Dämonen. Sie brauchen ein Gehäuse, durch das sie leben können, ein Gefäß, durch das sie arbeiten können. Tout comme les démons, ils ont aussi besoin d'un corps. Without your body, they can never live here. They can do nothing here. Ohne unseren Körper können sie hier nicht leben, können sie hier nicht funktionieren. Parce que si tu permets pas à l'esprit à venir en toi, cet esprit est pas capable de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont impuissants sans corps. Without you and me, God can do nothing here on earth. Ohne dich und mich kann der Herr hier nichts auf Erden tun. Tout comme Dieu peut rien faire sans toi et moi ici sur terre. Are you getting it? God wanted to save the children of Israel. He have to go through Moses. He want to serve us that of Sodom and Gomorrah. Lot, you understand? We have to go through Abraham. You see, it needs so he's always looking for somebody. So also Satan is always looking for somebody to go through to steal, kill and destroy. Der Herr sucht immer nach jemanden, durch den er arbeiten kann. Beispielsweise in Ägypten, als das Volk Israels aus Ägypten rausgerettet wurde, hat Gott Mose benutzt, um seine Kinder aus dieser Gefangenschaft rauszuführen. Oder auch bei Sodom und Gomorra, es hat Abraham gebraucht, um Lot und seine Familie da rauszuholen, da rauszuretten. On peut voir que À travers l'exemple de Moïse, par exemple, on peut voir que Dieu a toujours besoin d'une personne à travers qui il peut agir. Il a eu besoin de Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il a eu besoin d'Abraham pour sauver Lot. En français, c'est aussi Lot, de Sodome et Gomorrhe. He said, had God said, you shall not eat of every tree of the garden. Verse 2. And the woman said, spying unto the serpent, are we there, please? Mm-hmm. We may eat of the fruit of the tree of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. God only said don't eat. He did not say don't touch. Gott sagt hier ganz klar, ihr sollt nicht davon essen. Esst nicht davon. Rührt es. Genau, ihr sollt nicht davon essen. Aber er hat nicht gesagt, dass ihr es nicht anrühren sollt. Mm. Dieu a dit de ne pas manger le fruit. Il n'a pas dit de ne pas toucher. Verse 4. Verset 4. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. You know, here somebody's lying. Is it that God does? Hier ist es ganz klar, dass irgendjemand lügt. Entweder die Schlange oder Gott. Ici on peut voir qu'il y a une personne qui doit mentir là. Soit c'est Dieu qui ment ou alors le serpent. Are you getting it? Mm. God said you will die. And the serpent, Satan through the serpent is saying you will not die. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr davon isst. Und die Schlange von Satan geleitet sagt, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr davon isst. Mm. Dieu leur avait dit que ils vont mourir s'ils mangent du fruit. Mais le serpent, enfin le diable qui agissait à travers le serpent, leur a dit que vous n'allez pas mourir. Look at verse 5. Verset 5. He said, for God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as God, knowing good and evil. Are you getting it? Mm. Amen. Amen. Verse 6. Verset 6. And when the woman saw that the tree was good, are you getting it? The first good, the first good that the Bible mentioned, amen, true man. Before this time, God said something about good. Everything God created, God said they are good. But now, man is now the one saying, it's now, you know, what God said, run away from, don't eat. In 1. Mose 1 lesen wir, dass Gott Dinge erschafft und sagt, es ist gut. Und Dinge als gut bezeichnet und als gut bewertet. Und hier ist es dann das erste Mal, dass ein Mensch etwas als eine Bewertung abgibt für etwas. Und er nennt etwas gut, was aber Gott nicht gut nennt. Und das zeigt, dass wir nicht dazu erschaffen worden sind, Dinge zu bewerten, Dinge einen Wert zu geben, sondern es ist der Herr, der Dinge einen Wert gibt und nicht der Mensch. Par verset 6, on peut voir que, enfin, je vais lire, alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux. Et là, c'est la première fois que l'être humain lui-même a voulu, ou alors a dit que quelque chose était bon ou agréable. Or que dans Genèse 1, par exemple, on peut voir que quand Dieu a tout créé, on peut voir qu'il était satisfait avec cette création et là, et il dit que tout était bon. Mais la seule chose que Dieu avait interdit à l'homme, l'homme a trouvé ça bon et agréable aux yeux. Donc on peut voir qu'on n'avait pas été créé pour diriger ou alors, juger les choses. C'est Dieu qui doit juger les choses et on doit seulement suivre, rester sur son chemin. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6 again. Verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Praise the Lord. Verse 7 says, and the eyes of their both were opened, and they knew that they were naked. You know, here is loaded. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. What God call evil, man call it good. Was Gott bösartig nennt, nennt der Mensch gut. Ce que l'homme appelle, non, ce que Dieu appelle mauvais, l'homme l'appelle bon ici. Praise the Lord. Hallelujah. Without Christ, whatever you choose is evil. Ohne Jesus Christus no matter ist how deine Entscheidung good they are. Immer wieder böse, egal wie gut sie aussieht. Donc, peu importe quel choix tu fais, sans Jésus-Christ, il est automatiquement mauvais parce que c'est le diable qui a choisi pour toi. Whatever you are doing, is it Christ that asks you, that said it to you to be doing it? Is it coming from me? If you are playing football, you are playing basketball, or whatever it is, you are going to, you know, is it coming from Christ? Is that his desire for you? Wenn du ein Hobby beispielsweise hast oder eine Berufung hast, Sportler oder sonstiges zu sein, Basketball zu spielen, Fußball zu spielen, kommt das von Christus oder kommt das aus dir selbst? Donc, si par exemple tu es doué dans le sport, si tu joues au foot, si tu joues au basket ou quoi que ce soit, est-ce que c'est vraiment la volonté du Christ pour toi ou ce désir vient de toi-même? It is not only Christ that have desire for you. Satan also have desire for you. Weil nicht nur der Herr hat einen Willen, einen Plan für dich, sondern der Teufel hat auch einen Plan, einen Willen für dich. Parce que c'est pas seulement Dieu qui a un plan, qui désire une certaine vie pour toi. Le diable aussi a des plans pour toi aussi. Praise the Lord. Hallelujah. Submit whatever you are doing. Submit them to Christ. Übergebe alles, was du tust, Christus. C'est pour ça, c'est très important, c'est nécessaire de soumettre tout ce que tu fais à Jésus-Christ. If you are already a child of God, you know how you submit them to Christ, those things you are doing. Wenn du schon ein Kind Gottes bist, weißt du, wie du diese Dinge dem Herrn übergibst? Si tu es déjà un enfant de Dieu, est-ce que tu sais comment soumettre ces choses-là à Jésus-Christ? Pray this prayer. Bete dieses Gebet. Prie cette prière. Father, what I'm doing, if it is not coming from you, help me to stop it. Vater, help me to hate it. Immer ich tue, was nicht von dir ist, hilf mir es zu hassen, hilf mir damit aufzuhören. Help me to reject it. Peu importe ce que je fais, si ça ne vient pas de toi, Jésus-Christ, aide-moi à rejeter ça, aide-moi à arrêter avec ça. Hilf mir es zu verweigern. Help me to love what you love and hate what you hate. Hilf mir stattdessen das zu lieben, Jesus, was du liebst und das zu hassen, was du hast. Amen. Donc aide-moi à aimer ce que tu aimes et à détester ce que tu détestes. Help me to desire only what you desire for me. Because Satan also have desire for me. Help me to reject anything coming from Satan. Hilf mir alles zu verweigern, was von Satan kommt, weil es ist. They may look good, but they are for destruction. It's a matter of time. Weil die Dinge des Satans, die dienen zur Zerstörung, egal wie gut sie am Anfang aussehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber sie dienen zur Zerstörung. Donc, on doit aimer ceux qu'il aime et détester ceux qu'il déteste. Donc, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui doit nous aider à prendre les bons choix. Jésus-Christ a des désirs pour nous, mais tout comme le diable aussi a des désirs pour nous. Praise the Lord. Il faut savoir que les désirs du diable sont toujours là pour nous détruire à la fin. Don't give anything to Satan, don't take anything from him. Gib dem Satan nichts und nimm auch nichts von ihm an. Donc, on doit rien donner au diable et aussi rien accepter du diable. You know how you know that you are giving. You know, sometimes we are giving things to him and we are taking things from him. Not unknowingly. You know, when it is now about you, then you are giving something to him and you are taking something from him. Und dieses Annehmen und Abgeben an den Satan, das passiert bewusst, das passiert aber auch unbewusst. Sobald wir anfangen, Dinge You are choosing things without Christ helping you to choose them. Selbst aus eigener, mit eigener Hand, mit eigenem Willen zu wählen, also im Sinne, also ohne Jesus Christus Dinge zu machen, dann geben wir sozusagen unsere Entscheidung dem Satan ab. Donc, si on fait nos choix sans Jésus Christ, on donne nos choix automatiquement au diable. Il faut savoir que on peut donner des choses, enfin soumettre des choses au diable ou accepter les choses du diable consciemment et inconsciemment. Donc à chaque fois qu'on fait des choix sans Jésus-Christ, on ouvre la porte pour le diable automatiquement. If something is not coming from Christ, if something is not coming from Christ, automatic is coming from Satan. Only these two people control everything here on earth. Wenn etwas nicht von Christus kommt, kommt es vom Satan. Denn nur diese zwei Mächte kontrollieren diese Welt. Amen. Donc, si quelque chose ne vient pas du Christ lui-même, ça vient automatiquement du diable, parce qu'il y a seulement ces deux pouvoirs qui contrôlent ce monde. Et tout à l'heure, j'avais oublié de dire que quand il s'agit de toi-même, quand tu prends des décisions pour toi, si tu ne les soumets pas à Jésus-Christ, ou alors tu t'invites pas le Saint-Esprit à prendre la décision avec toi, c'est le diable automatiquement qui va t'aider à prendre la décision, qui va te rapprocher encore plus du diable lui-même et t'écarter de Dieu. No man is in charge of anything here. Niemand ist in Kontrolle von irgendwas hier. Parce que y a aucun être humain est en charge et contrôle ce qui se passe dans ce monde. The spiritual world controls the physical world. Das Geistliche kontrolliert das Physische. Parce que c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique, le monde naturel. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let's go to Matthew 27. Let's quickly go there. Matthew 27. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthäus 27. Matthew 27. We read from 11 to 18. 11 bis 18. De 11 à 18. Amen. Amen. He said, and Jesus stood before the governor. And the governor asked him, saying, art thou the king of the Jews? Amen. Amen. And Jesus said unto him, thou sayest. Verse 12. Verse 12. And when he 12. Was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. Verse 13. 13. Then said Pilate unto him, hearest thou not how many things they witness against thee? And he answered them, and he answered him, to never a word, insomuch that the governor marveled greatly. Verse 15. Now at the feast, the governor was one to release unto the people a prisoner whom they would. Here the people are going to make a choice. Hier werden die Leute jetzt, das Volk wird jetzt entscheiden. Ici le peuple va prendre une décision. Amen. Amen. This was during the crucifixion of Christ. Das war während der Kreuzigung von Christus. Et ça c'était pendant la crucifixion de Dieu. Amen. Amen. Verse 16. And they had them a notable prisoner called Barabbas. Therefore, they were gathered together. Pilate said unto them, verse 17 now, please. 17. Who will you that I release unto you? Barabbas or Jesus, which is called Christ. Here people are going to make decision who should be free to be given to them. Hier entscheiden sie, wer frei werden soll. Entweder dieser Barabbas oder Jesus Christus. Ici le peuple devait choisir qui va être libéré, Jésus Christ ou Barabbas. Praise the Lord. Barabbas, pardon. Amen. Amen. But you know their decision. They prefer Barabbas than Jesus. Wir kennen die Entscheidung. Sie haben sich für Barabbas entschieden und gegen Jesus Christus. Freilassung. Mais on connaît la décision de de la foule. Ils ont préféré libérer Barabbas et pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Look at verse 20. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. Can you see the choice of a man? Siehst du die Entscheidung der Menschen? Ja. Bis heute ist die Entscheidung der Menschen so teuflisch. Mm. Est-ce que vous pouvez voir la décision de l'être humain? Jusqu'à aujourd'hui, les décisions de l'être humain sont diaboliques. They prefer religious churches more than a living church. Ihnen gefallen religiöse Gemeinden mehr als Gemeinden, wo die Wahrheit geprägt wird. L'être humain préfère les églises religieuses, pas les églises où la vérité est prêchée. It is still everywhere today. Und das ist auch überall noch so. Et c'est encore la même chose partout dans le monde. Choose Christ, he loves you. Entscheide dich für Christus, er liebt dich. Choisis Jésus Christ, il t'aime. Amen. Amen. In Matthew 11, he said, "Come unto me, all you that labor, I will give you rest." He loves you. Amen. In Matthäus 11 sagt er, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Er liebt dich. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Matthew 11. Matthew 11. Whatever problem you are facing. Was immer das Problem ist, was wir vor Augen haben. Peu importe quel problème que tu as. You are not the one to solve them. Wir sind nicht diejenigen, die das lösen sollen. Tu n'es pas la personne qui doit résoudre ce problème. Jesus said he is the one to solve them. Jesus sagt, er ist derjenige, der es löst. Jésus-Christ dit, c'est lui la personne qui va résoudre ce problème. That's why we are not afraid of tomorrow today. Und deswegen haben wir auch heute keine Angst of the past, present or future. Wir haben keine Angst vor der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Amen. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur du futur. What is pursuing them can never pursue us. Was ihnen Angst macht, kann uns keine Angst machen. Parce que ceux qui, look at Matthew 11. Qui fait craindre le monde ne peut pas faire peur à un enfant de Dieu. From verse 28. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. He said, come unto me, all ye that labor, and are heavily, heavy laden. I will give you rest. Amen. Praise the Lord. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. He did not say, go to your natural parents. He said, come unto me. Er hat nicht gesagt, geh zu deinen natürlichen Eltern, sondern komm zu mir. Il a pas dit de nous a pas envoyé vers nos parents naturels, mais il a dit, venez à moi. He did not even say go to your pastor. He said come to me. Er hat nicht mal gesagt, geh zu deinem Pastor, sondern komm zu mir. Il n'a pas non plus envoyé vers nos pasteurs ou alors nous. He did not say go to your children. He said come to me. Oder geh zu deinen Kindern, sondern komm zu don't mir. Don't depend on children. Don't verlass depend on yourself. Dich nicht auf Kinder. Verlass dich nicht auf dich selbst. Verlass dich auf Jesus Christus. Il n'a pas dit non plus partir vers vos enfants ou quoi que ce soit. Ne sois pas dépendant de toi-même ou de tes enfants, mais dépend seulement de Jésus-Christ lui-même. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Amen. For my yoke is easy. And my body is light. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see why we are not in stress? Seht ihr, weshalb wir keinen Stress haben? Est-ce que vous pouvez voir pourquoi les enfants de Dieu ne sont jamais dans le stress? Praise the Lord. Hallelujah. The whole world is full of stress today. Die ganze Welt ist voll von Stress. Le monde entier est rempli de stress. Amen. Amen. If you belong to Christ. Aber wenn wir zu Christus gehören, it is forbidden to be full of stress. Ist Stress sozusagen verboten? Because Jesus is the one carrying the load. Denn Jesus, he said, come unto me, I will give you rest. You rest and I do the job. Du ruhst dich aus und ich tue das Werk. Amen. Verlasse dich auf mich, sagt Jesus Christus. Ouais. Donc on doit dépendre de Jésus Christ. Si tu dépends de Jésus Christ, tu as automatiquement jamais de stress parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui fait le travail pour toi. Lui-même, il dit que venez, venez à moi, il va nous donner du repos. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Petrus 5. He is so good. Er ist gut. Amen. Jesus is so good. Jesus Christ ist so gut. 1 Pierre 5. 5. From verse 1 Pierre 5. 1 Petrus 5. From verse 5. He said, likewise, you younger, submit yourself unto your elders. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. You see it? Humble before one another. He said, do you know the greatest among you should be the other people's servant? Der größte unter euch soll der Diener des anderen sein. Das ist das Königreich. Vous les mêmes jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. God resists the proud. He fights against the proud. Gott widersteht den You know how to resist something. You are fighting against it. Er widersteht he dem. Fights the er proud. Bekämpft die Hochmütigen. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Donc Dieu combat les orgueilleux. Il déteste l'orgueil. He said he gives grace to the humble. Aber Gnade gibt er den Demütigen. Mais il accorde sa grâce aux humbles. He works for the humble. Er arbeitet für die Demütigen. Donc il travaille pour les humbles. Praise the Lord. Hallelujah. The humbles are those that depend on Jesus. Die Demütigen sind die, die sich auf Jesus verlassen. Et les humbles sont ceux qui dépendent de Jésus-Christ. He loves humility. Er liebt Demut. Il aime l'humilité. Non. Humilité. Verse 6. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he careth for you. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Is that difficult to understand? Ist das so schwer zu verstehen? We need somebody to take care of us, and that's Jesus. Wir brauchen jemanden, der auf uns Acht gibt, und das ist Jesus. Depend on him, trust Verlass him. Dich auf ihn, vertrau ihm. D'une personne qui s'occupe de nous. On doit dépendre de Jésus-Christ et il va faire tout le travail. Then in verse 8, he now warns us against Satan. Und Vers 8 warnt er uns vor dem Satan. He said, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, you see that? Der Widersacher, der Teufel. As a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 9, who resisted fast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. By the God of all grace, whom hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Praise the Lord. Hallelujah. Don't give up, please. Gib bitte nicht Hold auf. On to Christ. Halt Jesus Christus bitte fest. Hold on to Jesus. Halte Jesus Don't Christus doubt. Fest. Tenez à Jésus Christ. Zweifle nicht an ihn. Ne doute pas. Don't allow Satan to make you doubt. Lass nicht zu, dass der Satan dich zum Zweifeln bringt. Ne permet pas au diable de remplir de doute. Don't allow what this world called enjoyment make you doubt him. Lass nicht zu, dass das, was diese Welt Genuss nennt, dafür sorgt, dass du ihn anzweifelst, dass du seiner Herrlichkeit anzweifelst. Donc ne permet pas au plaisir, enfin ce que le monde appelle plaisir, d'écarter de Jésus-Christ. Praise the Lord. God did not create man to direct his life. Gott hat den Menschen nicht erschaffen, um sein eigenes Leben zu leiten. That's why nothing is working for man. Jesus Christ. Even before the fall. Läuft auch alles bei den Menschen schief, selbst vor dem Sündenfall. Donc, encore une fois, Dieu n'a pas créé l'homme. Go to Jeremiah 10. Jennifer will help us to read verse 23. Jeremiah 10. zweite Teil, Bro. Quick zu denken. Praise the Lord. Aber wir müssen ein bisschen langsamer machen, weil die französische Übersetzung. Ach so, okay, I thought you were finished. Okay, I thought you were finished. Praise the Lord. Jeremiah 10, please. Jeremiah 10. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Vers 23. Jeremiah 10, 23. Jeremiah 10, 23. Are we there, please? Oh, God. Okay. Jeremiah is the one speaking here. Okay, sir. Okay. I thought you were not there. Okay, you are there. Okay. You can read. Help us. Ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in der Nacht steht, dass der Mann, wenn geht, seine Schritte nicht lenken kann. Praise the Lord. Hallelujah. He said, oh, Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not a man that walketh to direct his steps. Are you seeing it? He did not create man to direct his life. Er hat den Menschen nicht erschaffen, um sein you eigenes can't Leben do zu lenken. Nothing. Du kannst nichts tun. Il a pas créé l'homme pour diriger sa vie lui-même. Tu peux rien faire. Praise the Lord. Hallelujah. Satan also have desire for you. Der Satan hat auch Wünsche für dich. Le diable a aussi une volonté pour toi, aussi des désirs pour toi. Proverbe 14. Sprüche 14. Go to Proverbe 14. Proverbe 14. Vers 12. Sprüche 14, Vers 12. Proverbe 14, verset 12. Are we there, please? Proverbe 14, verset 12. Susie, can you help us to reach it? Mancher Weg erscheint dem Menschen wichtig, aber zuletzt führt ihn doch zum Tod. There is a way which seems right unto a man. It looks nice, it looks good. In that way, look, you know, it's good, you know, it's like your education, your studies, your school work. It looks good, whatever you are doing. Maybe you are, I don't know, whatever, you know, you are making it. It look good. The people here, they will even clap for you. Wie beispielsweise deine Karriere, deine Bildung, deine Hobbys, deine Wege, sie wirken gut und es wirkt alles glatt und es wirkt alles, so als ob alles bergauf geht, es immer nur vorangeht, du nur schwarze Zahlen sozusagen schreibst und alles gut läuft, aber hier steht ganz klar, dass es gibt einen Weg, der gut aussieht auf Papier, aber der Weg, das Ende von diesem Weg ist die Zerstörung. Praise the Lord. Halleluja. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Donc souvent on peut croire qu'on est sur le bon chemin, qu'on fait les bonnes choses, mais or qu'on ne se rend pas compte que c'est le diable qui est en train de guider nos pas. Donc on peut avoir du succès dans le travail, avoir des bons résultats ou alors devenir professionnel dans le sport qu'on aime par exemple. Mais si on ne le soumet pas à Jésus-Christ, on doit savoir que ce chemin-là va à la fin nous servir à rien et va plutôt nous détruire. Praise the Lord. Hallelujah. You know, parents always love to direct their children's life. Leute lieben es immer, Eltern lieben es immer, das Leben ihrer Kinder zu kontrollieren. Tout comme les parents, par exemple, aiment aussi souvent diriger la vie de leur enfant. Praise the Lord. Hallelujah. Allow Jesus to direct your children's life. Lass zu, dass Jesus das Leben deiner Kinder dirigiert. Donc, mais les parents doivent permettre Jésus-Christ à diriger la vie de leur enfant. Amen. Amen. You are not clever enough. Du bist nicht stark genug. You know, whatever is coming from you, if it is not from Christ, it's evil. Wenn es nicht von Christus kommt, ist es böse. Faut savoir que vous êtes pas capable à diriger la vie de vos enfants. Parce que si vous le faites et les conseils que vous leur donnez ne viennent pas de Jésus-Christ, il faut savoir que ces conseils-là viennent du diable. It is only Christ that can direct your life. Nur Christus kann dein Leben dirigieren. Seul Jésus-Christ peut diriger ta vie. There is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Parents might be seeing that way so good, but what is Jesus saying about it? Denn es gibt einen Weg, der richtig aussieht, aber das Ende davon ist Zerstörung. Und selbst seine Eltern können dir sagen, dass dieser Weg richtig ist und dass er gut ist. Aber was sagt der Herr dazu? Il y a un chemin qui peut paraître bon, mais il va te mener à la mort. Donc, sorry, kannst du den zweiten Teil nochmal sagen? Selbst seine Eltern können sagen, dass dieser Weg richtig ist und gut ist, aber was sagt der Herr dazu? Mm. Donc, même si les parents peuvent te dire que tu es sur le bon chemin, tu dois vraiment juger avec le Saint-Esprit et voir si le chemin sur lequel tu te trouves est vraiment le chemin de Dieu. Until you choose Christ, you cannot even help your children. Erst wenn wir uns für Christus entscheiden, können wir unseren Kindern helfen. Parce que seulement quand on choisit Jésus-Christ, là on est capable à aider nos enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I don't want my children to listen to me. I want them to listen to Christ. Ich will nicht, dass meine Kinder mir gehorchen, sondern dass sie Christus gehorchen. Je ne veux pas que mes enfants, par exemple, m'obéissent, moi, mais je veux qu'ils obéissent à la voix du Seigneur, à la voix de Jésus-Christ. I am not their mother, the mother of my children. Jesus is their mother. And that's why anywhere they are, I have peace. I know that their father, their mother is taking care of them. Amen. Je ne suis pas la mère de mes enfants, c'est Jésus-Christ qui est leur mère. C'est pour ça que je suis en paix quand je ne suis pas près de mes enfants, parce que je sais que leur père... Et leur mère est là et prend soin d'eux. Und deswegen habe ich auch Frieden, dass egal wo sie sind, ich bin zwar physisch nicht da, aber der Herr ist da und er gibt auf sie Acht. Ich muss mir nicht Sorgen machen, dass wenn sie nicht unter meinen Augen sind, dass sie dann den Weg des Satans einschlagen. Praise the Lord. Halleluja. Jeremiah 17:5. Who will help us to read? Who? Okay, Jenny. No, Jenny want to help us. Okay. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Armen macht und dessen Herz im Herrn weicht. Thus said the Lord, cursed be the man that trusted the man, and maketh flesh his arm, and whose heart depart from the Lord. A man that depend on himself. Ein Mensch, der sich auf sich selbst verlässt. It's not about Christ, but about you. Dem geht's um sich selbst und nicht mehr um Christus. Un homme qui dirige sa propre vie pour lui, il s'agit plus de Jésus-Christ, mais de lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are you that man that depend on yourself? Bist du dieser Mensch, der sich depend on your children? Auf sich selbst verlässt. You depend on your parents. You depend on your job. There are a lot of things people depend on. Der sich auf seine Arbeit verlässt, der sich auf Menschen verlässt, der sich auf sein Aussehen verlässt, der sich auf Dinge verlässt, oder bist du derjenige, der sich auf Jesus Christus verlässt? Es-tu cette personne qui dépend pas de Jésus-Christ, mais plutôt de son travail, de sa santé, de sa beauté, de ses enfants, de ses parents? Please learn to obey the voice of Christ. Lernt bitte der Stimme von Jesus Christus zu gehorchen. S'il vous plaît, apprenez à obéir à la voix de Jésus-Christ. Amen. Amen. If you look at Moses, Moses obeyed the voice of God. Mose hat der Stimme Gottes gehorcht und ich bin dankbar für sein Leben. Je remercie Dieu pour la vie de Moïse parce que Moïse a obéi à la voix de l'Éternel. Amen. You know, I know, I hope you know the story of Moses. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte von Mose. J'espère que vous connaissez la histoire de Moïse. He grew up in the palace. Er ist im Palast aufgewachsen. Il a grandi dans le palais. Amen. If you look at Moses, he grew up in a palace. Er ist im Palast aufgewachsen. But he chose rather to suffer with God's children than to continue in palace. Aber ihm war es lieber, mit Kindern Gottes zu leiden, als im Palast weiter zu genießen. Mais il a préféré souffrir avec les enfants de Dieu plutôt au lieu de vivre dans la protection du palais royal. He obeyed the voice of Christ. Er hat der Stimme von Christus gehorcht. It might not be good for him, but you know, naturally the palace might be better, but he preferred the voice of Christ. Auch wenn die Bedingungen für ihn nicht besser waren oder uns auch ungemütlich wurde, dennoch hat er sich für Christus entschieden und gegen den Palast. Donc il a obéi à la voix de Dieu. Il a préféré souffrir avec les enfants de Dieu au lieu de vivre dans le palais royal. Hébreux 11. I love this place. I don't know where I don't love in the Bible. Hebrews 11:24. Hebrews 11:24. Hebrews 11:24. 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Amen. Praise the Lord. Amen. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Can you know, for somebody to be able to do that? Dass jemand das sowas durchziehen kann? Est-ce que vous pouvez imaginer une personne faire ça aujourd'hui? Amen. Amen. He refused to, you know, to depend on the power, to depend on man. Er hat sich geweigert, sich auf Menschen zu verlassen. Depend on Christ. Und hat sich lieber auf Christus verlassen, auf Gott verlassen. Moïse a tout prix voulu dépendre de Jésus, de Dieu lui-même et pas de l'homme ou alors de la protection du palais royal. I want to say something because when you say palace, some people don't understand it. Mm-hmm. You know, sometimes we use my house is palace. They don't want to say my house is also palace. Palace is palace. As we are talking now, the poorest country in the world, if you go to the palace there, you won't believe your eyes what is happening there. Manchmal, das Wort Palast verliert heutzutage an Bedeutung, an Wert. Weil man sagt, ja, hier mein kleines Haus, ein Palast oder keine Ahnung, da und da, dieser Ort ist ein Palast, aber ein Palast ist etwas sehr Großes und sehr Markantes und das ärmste Land, wenn du in das ärmste Land gehst, wenn dieses Land einen Palast hat, ist dieser Palast voll von Reichtum, den man sich gar nicht vorstellen kann. Beaucoup de gens oublient souvent la signification d'un palais ou alors d'un château. Parce que même si tu vas dans un pays qui est très pauvre, mais si tu as une audience chez le roi ou qui que ce soit, enfin, dans la personne qui vit dans le palais, tu vas vraiment voir une richesse immense, une beauté qui est difficile à décrire avec des mots. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. So, in addition, we are talking about the palace of the Pharaoh of Egypt. Und in diesem Beispiel geht es um den Palast von dem Pharao von Ägypten. Et dans cet exemple, on parle du palais d'un pharaon égyptien. At that time, there was no palace like that. Und zu der Zeit gab es keinen Palast, mit dem man der so war, der so ausgesehen hat. Et dans le temps où Moïse vivait, il y avait aucun palais comparable, il n'y avait même pas un autre roi comparable au pharaon sur terre. Today, if we want to talk about one of the best palaces in the world, we first of all just say Buckingham Palace. Ja, und heutzutage, wenn man über größere Paläste spricht, würde man sagen, wo noch Menschen leben, würde man sagen Buckingham Palace oder Schloss Versailles, das sind große Paläste, wo halt viel Reichtum ist. Et aujourd'hui, si on parle d'un palais peut-être comparable à ça, on va même pas. Mais si on parle des grands palais aujourd'hui, on va parler du palais en Angleterre, le Buckingham Palace ou alors le château de Versailles en France. So, the palace of Pharaoh in those days, you cannot compare. There was no comparison. You cannot compare anything to it. So, we are back to Demut again. Following God, Demut. Humility. Moses rejected that and went to the bush, so to speak. Genau, und kein Palast, und der Palast in Ägypten, der war viel größer als die Paläste, die wir heute kennen. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Demut, dass Mose sich gegen diesen Palast entschieden hat und sozusagen lieber in die Wildnis gegangen ist, wortwörtlich, um da zu leben, anstatt da zu leben. Ja. Donc on peut dire, enfin, encore une fois, le palais du Pharaon est pas comparable à aucun palais ou château aujourd'hui qu'on a sur terre. Mais on va reparler de l'humilité, parce que il a préféré se soumettre à Jésus-Christ et vivre avec sa famille, avec les gens qui croyaient en Dieu, dans il a préféré vivre dans la brousse, dans le désert, enfin à l'extérieur du palais, au lieu de rester dans le palais, parce qu'il s'est humilié et il a obéi la voix de Dieu, du Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you Lord, the Lord loves humility. Der Herr liebt Demut. Dieu aime l'humilité. You remember Elijah? Wir erinnern uns an Elijah. You know, after giving message to the king, als Elijah, die Botschaft dem König gegeben hat. Now the Lord said, "Go to Brook Cherry. I will send raven to feed you there." Hat Gott dann Can gesagt, you see humility? Danach dem he sent him out of the palace to go to a place. Are you getting it? Er hat erstmal zu ihm gesagt, geh zum Palast und guck, dass du dem König halt eine Botschaft vermittelst. Und danach sollte er zum Bach Kriet gehen und dort warten, bis die Raben ihn versorgen. Er wurde raus aus dem Palast geschickt in die Wildnis und sollte da darauf vertrauen, dass der Herr auch dort sein Versorger sein wird. Ein autre exemple, enfin, pour Dieu, il s'agit souvent de s'humilier, c'est Élie, il a dû partir au palais ou alors au château pour transmettre un message, mais après ça, Dieu l'a envoyé près de dans le lac de la rivière où les oiseaux vont le ramener la nourriture. Ouais. You know, a lot we prefer the palace today. Und viele werden der Palast lieber. Mais beaucoup d'entre nous préférons vont plutôt vouloir dans le palais. Amen. Verse 25 says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasure or sin for a season. 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Amen. Verse 26. He says, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Amen. Do you see it? For he had respect unto recompense of the reward. Mm-hmm. But by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. 27. For he endured, as seeing him who is invisible. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. If you look, you know, amen. Don't depend on yourself. Verlass depend dich on nicht Jesus. Auf dich selbst. Verlass dich vollkommen auf Isaiah Jesus Christus. Isaiah 31. Quickly go there, please. Isaiah 31. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. We read from 1-3. 1-3. He said, woe to them that go down to Egypt for help. Isaiah 31:31. Praise the Lord. 1-3. Yes, he's saying the same thing. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen. Es geht hier um das Gleiche. Malheureux ceux qui vont en Égypte pour avoir du secours. Là, il s'agit de la même chose. Woe to them that go down to Egypt for help. And stay on horses and trust in chariots, because they are many. And in horsemen, because they are very strong. Mm. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Verse 2. Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his word, but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that walk iniquity. Verse 3. Now the Egyptians are men, are not God. Christ is God. Christus ist Gott. Amen. Amen. Depend on God. Verlass dich auf Gott. Verlass dich auf Christus. Are you getting it? Depend du Christ. Egyptians are men and not God. And their hearts is flesh and not spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. We are of the spirit. Wir gehören zum Geist. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Depend on the spirit and not on the flesh. Verlass dich auf den Geist und nicht auf das Fleisch. Donc, tu dois dépendre de l'esprit et pas de la chair. Amen. Amen. Stop choosing religion. Choose Christ. Arrête de choisir la religion. Choisis le Christ. Religion is flesh and blood. Denn Religion ist Fleisch und Blut. Parce que la religion est chair et sang et chair. Ouais. Religion is positive thinking. Religion ist positives Denken. La religion est seulement des pensées positives. It is flesh and blood. Aber das ist Fleisch und Blut. Mais ça c'est charnel. We don't think positive, we think Christ. Wir denken nicht positiv, sondern wir denken Christus. Mais nous on n'a pas des pensées positives, on pense Christ, le Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. You know Satan could have been here on earth and be powerless. Der Satan hätte hier auf Erden kraftlos sein können. Le diable aurait pu être ici sur terre, mais sans aucun pouvoir. Who gave him the power? Aber wer hat ihm diese Kraft gegeben? Mais qui lui a donné sa puissance? Man gave him the power. Ist der Mensch, der ihm diese Kraft gegeben hat? Mais c'est l'être humain qui lui a donné le pouvoir de contrôler l'être humain. Um Menschen zu kontrollieren. The power he have over man, he have over us. It's coming from Adam and Eve. Die Kraft, die er über uns hat, kommt von Adam und Eva. Sie kommt von uns. Le pouvoir qu'il a sur nous, il a reçu de Adam et Eve. Amen. Mm-hmm. And that's why that we are sinners. It's coming from Adam and Eve. Dass wir Sünder sind, das kommt von Adam und Eva. C'est la raison pour laquelle qu'on a hérité le péché de Adam et Eve. You know that you are a sinner, it's not even your fault. Dass du ein Sünder bist, ist nicht mal deine Schuld. Que tu es un pécheur n'est pas de ta faute. Your fault is rejecting Christ. Deine Schuld ist es, dass du Christus verweigert hast. Où tu te rends fautif, c'est quand tu rejettes Jésus-Christ. You know, since the coming of Christ, there is no excuse for anybody. Seit dem Kommen von Christus hat niemand eine Ausrede. Depuis l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, il n'y a aucune excuse pour no excuse for anybody. Es gibt für niemanden eine Entschuldigung. Il n'y a plus d'excuse pour personne. John 15, Johannes 15. Jean 15, verset 22. Look at it. If I have not come and spoken unto them, they have had no sin. But now they have no cloak for their sin. Praise the Lord. Si je n'étais pas venu et si je n'aurais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Amen. Amen. You know, if you don't have God's children, as your brothers and sisters, as a mother, you know, you don't have, you know, you might even have excuse. Are you getting it? Mm. Jesus, if I have not come and spoken unto them, he has been speaking to them through us. They don't have any excuse. No one have any excuse. Niemand to go to hell. Eine Ausrede, in die Hölle zu gehen, weil man nur Menschen um sich herum hat, die einem davon erzählen können. Und Kinder Gottes haben die Verantwortung, den Menschen, die um sie herum sind, davon zu erzählen. Und damit Leute eben keine Ausrede haben, weshalb sie in die Hölle gehen. Mm. Si tu as des gens dans ta famille ou alors des proches qui ont Jésus-Christ, qui ont la vérité, tu as automatiquement plus d'excuses. Donc, si on prêche à des gens qu'on connaît, à des gens qu'on rencontre, ces gens automatiquement n'ont plus d'excuses parce que Jésus-Christ leur a parlé à travers nous, à travers les gens qui ont la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. In a living church, you choose to be there. In einer lebendigen Gemeinde entscheidest du da zu sein. Dans une église vivante, tu choisis d'être là. It takes Christ to be in a living church. Es braucht Christus, um in einer lebendigen Gemeinde zu sein. Mais t'as besoin de Jésus-Christ pour être dans une église vivante. Because nothing. You know. Nothing. It's as if not everything what will I use for it? Amen. It's like, no, you know, if you go to some churches, and you have this religious church today, you can see entertainment everywhere. Yeah. But here, it's all about Christ. Amen. It takes Christ to be here. Es braucht Christus, hier zu sein. Mm. Donc, somebody get it. Jésus-Christ pour être ici, parce que si tu compares notre culte comparé au culte dans les églises religieuses, là il s'agit, là-bas il s'agit souvent de comment on dit, entertainment, là-bas il s'agit plus de la musique, de for example the choir, the choir when they are singing, the divertissement, it's as if everyone want to come to it, but heaven is already here. Jesus is already here. Amen. You can see everything, everywhere beautiful. Look at nothing to admire here. Yeah. Just like where Jesus was born. Amen. Nothing to admire there. Genau, in religiösen Gemeinden vielleicht ist der Chor so gewalttätig, dass du das Gefühl hast, dass der Himmel wirklich gerade auf Erden eingeprasselt ist. Aber das brauchen wir alles gar nicht, weil Jesus Christus ist ja schon hier. Wir haben ja schon den Himmel auf Erden. Gewaltig. Gewalttätig gesagt. Ja? Oh, sorry. Ou alors, si tu regardes notre église ici, il n'y a pas de bling bling, amen, il y a un bling bling, mais là-bas, praise the Lord. Hallelujah. There are a lot of things that can drive people away from a living church. A lot. Nothing to admire, nothing, the people, you can wear, we will wear jogger here. Put on wear jogger. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There are a lot of things that can drag people away from a living church. Es gibt viele Dinge, die Leute von einer lebendigen Gemeinde vertreiben können. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent. Enfin, si tu viens ici à travers la chair, qui va te dire, qui va t'empêcher de venir ici. And I hope you know what a living church means. Ich hoffe, ihr wisst, was eine lebendige Gemeinde bedeutet. J'espère que vous savez ce que veut dire une église vivante. A living church is a church that it is all about Jesus Christ. In einer lebendigen Gemeinde geht es nur Jesus Christus. Dans une église vivante, il s'agit seulement de Jésus Christ. No religion, no flesh and blood. No flesh, no, nothing carnal, but Christ alone. Nichts Fleisches, nichts Fleisch und Blut, sondern nur Jesus Christus, Christus alleine. Il s'agit seulement de Jésus Christ et aucune chose charnelle. Nothing can entertain you except Jesus. Und nichts kann dich sozusagen belustigen außer Jesus Christus. Rien ne peut te divertir à part Jésus Christ. The house is not beautiful, but Christ is beautiful. Amen. Das Haus ist nicht wunderschön, aber Christus ist wunderschön. Amen. La maison peut-être n'est pas merveilleuse, mais Jésus Christ lui-même est merveilleux. Amen. We are not after the beauty of this flesh, of this world. We are after the beauty of Christ. What Christ called beauty. Wir sind nicht hinter der Schönheit dieser Welt her, sondern wir sind hinter der Schönheit von Christus her, weil unsere Schönheit ist. Donc, nous on désire pas la beauté de ce monde, mais on désire seulement la beauté de Jésus-Christ. Except you are really hungry of Christ. Except you are really hungry of the truth. Then nothing can take you away from here. Hungrig nach der Wahrheit, wenn du wirklich hungrig nach der Wahrheit bist, hungrig nach Christus, dann würde ich auch nichts hier wegnehmen. Donc si tu cherches vraiment Jésus-Christ, si tu cherches vraiment la vérité, rien ne peut t'empêcher d'être ici. Amen. In 1 Timothy 6. 1 Timotheus 6. What can take you away from Christ? The love of money. Was kann uns von Christus wegnehmen? Die Liebe zum Geld. Par exemple, l'amour. Look at 1 Timothy 6. Si t'aimes l'argent, ça peut t'écarter de Jésus-Christ. Praise the Lord. 1 Timothy. Amen. 1 Timothy. 1 Timotheus 6. 6. Verse 10 and 11. Verset 10 et 11. 1 Timothée 6, verset 10 et 11. 6. He said, for the love of money is the root of all evil. You see it? The love of money. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Amen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen. Which was some convert after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee from these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bon combat de la foi. We don't love money. Money loves us. Wir lieben nicht das Geld, sondern das Geld liebt uns. Money just loves us. Das Geld liebt uns, wenn dann überhaupt. On n'aime pas l'argent, mais l'argent nous aime. Remember that man, that good man that said, good master, he marked him. You know, he loved money so much, he could not surrender to Christ. Remember the story? Wenn wir uns an die Geschichte des reichen Jünglings erinnern, der zu Jesus Christus gekommen ist, er hat das Geld so sehr geliebt, er hat seinen Reichtum so sehr geliebt, deswegen konnte er Gott, konnte er Jesus nicht nachfolgen. Rappelez-vous de la personne qui voulait suivre Jésus, mais qui n'était pas capable à abandonner sa richesse. You know, Jesus said, go and sell everything and give to the poor, they come and follow me. The Bible said he went away sad. Jesus because hat gesagt, he have a lot of possessions. Verkaufe all deinen Besitz und gib es den Armen und folge mir nach. Und er ist traurig weggegangen, dieser reiche Jüngling, weil er das Geld geliebt hat. Mm-hmm. Il n'a pas pu abonner sa richesse et c'est pour ça qu'il a quitté Jésus en tristesse. You know, the love of money is not about money alone. The love of your beauty, the love of yourself, the love of things. You know, there are things you love that you will refuse to let go. Und die Liebe zum Geld ist nicht das Einzige, was dich von Christus wegnehmen kann. Und auch die Liebe zu deinem Aussehen, die Liebe zu deinem Können, die Liebe zu Geschlechtsverkehr, zu Liebe zu all diesen Dingen, die nicht Christus sind, die können dich von deinem Glauben wegnehmen. Amen. Si tu aimes l'argent, par exemple, si tu aimes ton apparence, ta beauté, si tu aimes trop faire l'amour, tout ça sont des choses qui peuvent t'écarter de Jésus-Christ. 1. Johannes 2, 15. Are we there, please? 1. Johannes 2, 15. Jan will read. You will help us to read, Jan. 1. John 2. 1 Jean 2. Praise the Lord. Alléluia. Verse, you read verse 15. Verset 15. Please learn to know the Bible. Amen. Amen. It is very, very important. Ja, es wäre wichtig, dass man sich daran gewöhnt, die Bibel aufzuschlagen oder wenigstens mit der App to go there, want us to go there again and again, so that we are so used to it. Amen. I can just say it like that without us going there, but it is better for us to always go there, that you know, before you know, you are, it's not part and parcel of you. Amen. Ich könnte die Bibelverse auch einfach so runterlesen und ohne darum zu bitten, dass man dahin geht. Aber es ist mir wichtig, dass wir das Aufschlagen lernen oder das Finden der Verse oder das Lesen der Verse lernen, einfach damit wir uns selbst daran gewöhnen und das für uns einfach Alltag ist, dass wir uns an Jesus gewöhnen. Il est important de connaître sa Bible, connaître les passages, les versets. Je peux aussi lire les passages dans la Bible sans qu'on y va, mais il est mieux pour vous-même aussi de lire vous-même la vérité et de s'habituer à la vérité, de s'habituer à Jésus-Christ. The Bible is Christ's love letter to you. Die Bibel ist der Liebesbrief von Jesus Christus an dich. Amen. Everything here, you already have them in your spirit, but your mind, your soul, the part of you that think, that worries, need it. Alles, was in dieser Bibel steht, ist schon in deinem Geist. Aber der Teil von dir, deine Seele, dieser Teil, wo du nachdenkst, wo du dir Sorgen machst, der braucht diese Information, der braucht diese Offenbarung. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tu l'as déjà en toi, tu l'as déjà dans ton esprit. Mais la part de toi qui n'est pas enfin qui que tu dois renouveler dans tes pensées, là, c'est dans la partie où tu te soucies, où tu réfléchis. Cette partie-là doit aussi être remplie de la vérité. Cette partie-là doit aussi être renouvelée dans la vérité. You know, if any news come today, and that news, you know, not that bad news, that is whatever, you know, evil news come. You know, that the part of you that is full of worry, full of fear, you know, here the Bible need to be there. The fear is there. That worry cannot penetrate, cannot come into you, whatever is outside. Amen. It is already in your spirit, but your soul needs it. Und wenn wir auf einmal eine schlechte Nachricht hören, etwas oder uns etwas passiert, was uns so beschäftigt, ist es wichtig, dass dieser Teil von uns, wo wir direkt uns Panik machen und Sorgen machen, dass dieser Teil voll ist von Jesus Christus, damit wenn wir in eine Ecke gedrängt werden und Dinge passieren, nur Christus da rauskommt. So als ob wir sozusagen wie ein Schwamm ist. Wenn ein Schwamm zerdrückt wird, wird das aus diesem Schwamm rauskommen, womit dieser Schwamm vollgesaugt ist. Wenn es Wasser ist, wird Wasser aus diesem Schwamm kommen, wenn dieser Schwamm zusammengedrückt wird. Und bei uns muss es auch so sein, dass wenn wir zusammengedrückt werden von Situationen, von Dingen, die passieren oder nicht passieren, muss Christus aus uns herauskommen. Et c'est la même chose aussi que si par exemple on se trouve dans une situation très difficile ou bien on reçoit un message qui est vraiment terrible, qu'on soit vraiment vite et puis habitué d'ouvrir des versets bibliques. Et c'est ça qu'on peut le faire quand on commence à ouvrir la Bible aussi pendant à l'église. Et c'est comme aussi, merci Ben de donner aussi un exemple de Dan Imposh par exemple, Tango et Bazo Druk Nango, non? C'est là où seulement Jésus-Christ sort, et puis pas quelque chose d'autre. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15. Say, love not the world, neither the things that are in the world. 1. Johannes 2, 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Amen. If any man love the world, the love of the Father is not in him. You cannot love the world, this world, and love Jesus Christ. Du kannst nicht diese Welt lieben und Jesus Christus lieben. Du musst dich entscheiden. On vient de lire 1 Jean, verset 2, où Jésus-Christ nous a dit qu'on ne peut pas aimer le monde et puis aimer aussi Dieu le Père. Jesus said you cannot serve God and Mammon. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Jésus nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et le Mammon, donc l'argent. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16, say for all that is in the world. 16. The lust of the flesh and the lust of the eyes. And the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The love of the world. Die Liebe dieser Welt. L'amour de ce monde. Amen. He said, love not the world. Liebe nicht diese Welt. Aimez pas le monde. The love of the natural parents. Die Welt, die Liebe zu natürlichen Eltern. L'amour de parents naturels. God, you know, Christ wants us to love our parents. Christus will, dass wir unsere Eltern lieben. Jesus will, qu'on aime notre parents. But he wants us to love them with his own kind of love. Aber wir sollen sie lieben mit seiner Liebe. Man soll sie lieben avec l'amour de Jésus-Christ. And not with the love of this world. Nicht mit der Liebe dieser Welt. Et pas avec l'amour de ce monde. You know, the love of this world is based on conditions. Die Liebe dieser Welt basiert auf Bedingungen. Parce que l'amour de ce monde est basé sur des conditions. Before you know if somebody is offending you, bevor man es weiß, and you are offended, kränkst du jemanden oder jemand kränkt dich und du kannst keine Liebe mehr geben oder willst keine Liebe mehr empfangen. Parce que ça peut arriver que une personne commence à te penser, c'est à partir de là où tu as des difficultés à aimer cette personne que tu appelles ton parent mais ton enfant. The love we should have for our children should be the love of Christ. Die Liebe, die wir zu unseren Kindern haben sollten, sollte die Liebe von Jesus Christus sein. Et même l'amour que nous avons envers nos enfants, ça doit être l'amour de Jésus Christ. And not the love of this world. Und nicht die Liebe dieser Welt. Pas l'amour de ce monde. Amen. Amen. Love your children because they choose Jesus Christ. Liebe deine Kinder, weil sie Jesus Christus wählen. Aime tes enfants parce qu'ils ont choisi Jésus Christ. Are you getting it? Amen. Amen. The love, you know, why are you pleased with your child? Wieso gefallen dir deine Kinder? Because he chose Christ. Weil sie sich für Jesus Christus. Because you already listen to Christ and not even to me. Christus gehorchen, nicht mir gehorchen. Tu dois seulement être satisfait avec tes enfants. Tu dois seulement être content avec tes enfants s'ils choisissent Jésus-Christ. C'est ça la seule raison pour laquelle tu peux être fier de. Why are you proud of your child? Deshalb bist du stolz auf dein Kind. Amen. Is it because he's going to university? Weil er studiert? Est-ce que tu es fier de ton enfant parce qu'il va à l'université? Amen. Ah, is it being wrong? There are a lot of things that make people proud of their children. But you, how is the manager of a company? Well, there's only one thing that should make you to be proud of your child. This child is always choosing Jesus. Sollte dich stolz machen wegen einem Kind, nämlich dass dieses Kind sich immer für Jesus entscheidet. Il y a seulement une chose encore une fois qui doit te rendre fier de ton enfant et c'est parce que ton enfant choisit Jésus-Christ, parce que ton enfant est un enfant de Dieu. I remember Mercy was, I was lying down on bed and Mercy was sitting down very close to me. She stood up and left. Then the Lord asked me, said, why am I proud of her? I said, why am I proud of her? He said, yes, why are you proud of her? He said, the only reason why you should be proud of her is that she chose me. Amen. Praise the Lord. Amen. And not because she's having master or whatever is in university, but because he is my daughter. Amen. It belongs to me. Und der Herr hat mich auch schon mal gefragt, weshalb bin ich stolz auf meine Tochter? Und er hat gesagt, ich soll stolz auf meine Tochter sein, weil sie Christus hat und nicht, weil sie studiert oder Geld hat oder sonstiges. Il y a aussi une femme m'a révélé que la seule raison pour laquelle je dois être fière de ma fille est parce qu'elle est sa fille, pas parce qu'elle va faire son master bientôt, alors elle nous ramène de l'argent à la maison ou quoi que ce soit, seulement parce qu'elle choisit chaque jour Jésus-Christ. You know, I never ask her how is your studies. I always ask her how is Christ. Ich frage sie nie über ihr Studium aus oder. And anything about her studies and everything is Christ. Weil das alles. The Christ should ask that, not me. My job is to direct her to Christ. Weil dafür ist Christus verantwortlich. Meine Aufgabe ist sie auf Christus zu verweisen, damit er die anderen Sachen übernimmt. Par exemple, je m'informe jamais comment ça se passe pour elle à l'université parce que la seule question qui est importante, la seule chose qui m'intéresse est sa relation avec Jésus-Christ. Et la seule chose que je dois faire, c'est de la diriger vers Jésus-Christ. I did not tell her to start university. She started it through the power of the Holy Spirit. Und ich habe ihr auch nicht gesagt, dass sie studieren soll. Sie hat damit angefangen durch die Kraft des Heiligen Geistes. If you are a penner, I prefer to be a penner than to be my child, than to serve somebody that is a president and it's not Christ. Und lieber wenn mein Kind sogar obdachlos ist, aber Jesus Christus hat und an ihn glaubt. Does he have anything? Als wenn es ein Präsident, angehender Präsident ist, aber ungläubig ist wie sonst nichts. Pour moi, je préfère même avoir un enfant qui est sans abri mais qui a Jésus-Christ au lieu d'avoir un enfant qui va être le prochain président ou la prochaine présidente mais qui n'a pas Jésus-Christ. Remember the story of Lazarus and the rich man. Erinnert euch an die Geschichte von Lazarus und dem Bettler. Nee, von Lazarus und dem reichen Mann. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. You know, Lazarus was a beggar. Lazarus war ein Bettler. Full of sorrow. Voll von Wunden. I can imagine, you know, if you imagine how was the life of Lazarus today. No one will want to live that life. Niemand will. But now he's in heaven with the Lord. Amen. Und wenn wir uns sein Leben anschauen, würde, glaube ich, niemand mit ihm tauschen wollen. Aber er ist immer noch beim Herrn, bis heute. Si Lazare était un mendiant, il était rempli de, il avait son cœur était voll übersät von Wunden. Donc il avait plein de blessures, de plaies sur son corps. Et si tu mais cet homme aujourd'hui, Lazare, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours près de du Seigneur dans le royaume des cieux. Donc vaut mieux être un SDF, un sans-abri, au lieu d'être un homme riche, mais qui va souffrir en enfer pour tous les temps. You know, no one will want to be the father of Lazarus. Niemand will. But a lot of people will want to be the father of the rich man. Niemand würde heutzutage der Vater von Lazarus sein wollen. Aber jeder hätte der Vater gern von diesem reichen Typen sein wollen. Let us choose Christ, please. Lass uns bitte Christus wählen, in allem. Il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a personne aujourd'hui qui aimerait être le père de Lazare. Plutôt, les gens veulent être plutôt le père de l'homme riche. Mais il faut savoir ce que ce désir vous rapporte à la fin. You know, once you come to Christ, he's going to take things away from you. Wenn wir zu Christus kommen, wird er uns Dinge wegnehmen. Il faut savoir que si tu viens vers le Christ va te retirer certaines choses. And he's going to give you things. Und er wird uns Dinge geben. Mais il va aussi te donner certaines choses. Amen. Amen. He's going to take the things of Satan away from you and give you his own things. Er wird die Dinge von Satan wegnehmen und uns seine Sachen geben. Ouais, parce qu'il va, il va écarter les choses, il va te retirer, il va te prendre les choses dans ta vie qui viennent du diable et il va te donner ses propres biens. Submit to Christ. Übergebe dich Jesus Christus. Soumets-toi à Jésus Christ. Amen. Amen. Don't bother yourself. What are people going to say? Mach dir keine Sorgen über was Leute denken werden. Ne te préoccupe pas avec les choses que d'autres êtres humains peuvent dire. You are going to stand before Christ alone. Nobody will be there with you. Vor Christus stehen. You are going to give answer to every question he's going to ask you. Amen. Salvation is personal. Denn Errettung ist etwas Persönliches. Du wirst Frage und Antwort stehen. Mm. Alleine. Ouais. Parce que tu vas être seul devant Dieu au jour du jugement. Ton salut est personnel. Because of time, we will not go to so many places. Amen. Mm-hmm. You know, in John 6, you know, the Lord left Jesus. Johannes 6. Because of the hard message. Haben viele Leute Jesus verlassen wegen der harten Worte. Wegen der harten Worte. Drink my flesh and drink my blood. The message was too hard. Just like the message in this ministry. Er hat gesagt, it's so hard. You know, people will see it. Ah, who can live this? Mm. We have the Holy Spirit that will help us to live. Amen. Er hat gesagt, trink mein Blut und isst mein Fleisch. Und diese Worte waren so hart, dass viele Leute ihn verlassen haben. Genauso verlassen auch viele diese Gemeinde, weil die Worte hier sehr hart sind. Mm-hmm. Jésus Christ a dit, a prêché que ses disciples doivent boire son sang et manger sa chair. Et ça, c'était difficile à diriger pour certains. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'entre eux l'ont quitté. Tout comme le message ici n'est pas facile à diriger. Et beaucoup de gens vont peut-être nous quitter ou alors ne vont même pas venir ici parce qu'ils savent qu'ici, il s'agit seulement de Jésus-Christ. A lot of things, you know, we take people away from here. Viele Dinge werden uns von hier wegnehmen. Beispiel. Beaucoup de choses vont écarter certaines personnes d'ici, par exemple. It is too far. Weil es zu weit weg ist. Parce que c'est trop loin. Amen. Amen. In Mark 8, verse 3, we will go there later. Amen. Amen. Amen. Amen. Another is correction. Oder auch Belehrung. People hate correction. Leute hassen es, belehrt zu werden. Ou alors, enfin, ça peut être, il y a beaucoup de raisons. Ça peut être trop loin, ou alors les gens n'aiment pas être corrigés. The kingdom of heaven is full of correction. Das Königreich des Himmels ist aber voll von Belehrung. Il faut savoir que le royaume des cieux est rempli de correction. He's going to be correction, correction, correction, because the Lord loves you. Es wird Belehrung, Belehrung, Belehrung sein, weil der Herr dich liebt. Mais il faut savoir que cette correction vient parce que le Seigneur t'aime. Amen. Cette correction est une preuve d'amour. And another is, it is, the message is too long. Just like today, right now. Und die andere Sache ist, dass die Botschaft vielleicht zu lange ist. Wie heute beispielsweise. Et une autre raison est peut-être que le message est trop long, comme aujourd'hui par exemple. Amen. Amen. The message is too long. Die Botschaft dauert zu lange. Amen. Acts 20. Okay. Apostelgeschichte 20. Acte des Apôtres 20. Amen. Amen. You know, we go to school, we spend 8 hours in the class. It's not too long. Begin zur Schule und every day. Sitzen and here is always how many times in a week? 8-6 Stunden und das ist normal. We are so used to the flesh. Wir sind so gewöhnt an das Fleisch, aber der Geist. We are not used to Christ. Christus. We are tired. We are yawning. We are too. You know. Ermüdet uns. You better be used to Jesus. Aber wir müssen uns an Christus gewöhnen. Amen. On doit s'habituer à Jésus Christ, parce qu'on n'a pas de problème avec à partir d'un travail pour 8 heures, même de temps en temps même plus, ou alors de rester 8 heures à l'école et étudier. Et on a vraiment s'habituer à Jésus-Christ. On est habitué à la chair, on a des problèmes quand il s'agit de l'esprit. Praise the Lord. 20, verset 9. Apostelgeschichte 20, vers 9. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Acts 20, verse 9. And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep as Paul was long preaching. You know, I'm not the one to start it. Paul also preached long preaching. Und ich bin nicht die erste Person, die lange predigt, sondern auch Paulus hat lange gesprochen. And somebody was sleeping. Und jemand ist eingeschlafen dabei. Ici, vous pouvez voir que je ne suis pas la première personne qui prêche longtemps. Paul aussi le faisait. Et pendant que Paul prêchait, il y a une personne qui s'est endormie et est tombée. Praise the Lord. Hallelujah. He sunk down with sleep and fell down from the third loft and was taken up dead. Praise the Lord. Hallelujah. As Paul was long preaching. Als Paulus lange geprägt hat. Amen. Amen. Even Jesus himself. Selbst Jesus. Matthew 15. Hat auch länger gepredigt. Amen. He taught them for 3 days. Er hat sie sogar 3 Tage gelehrt. Il a même prêché pendant 3 jours. No stop for 3 days. Ununterbrochen. Il a prêché pendant 3 jours sans fin. Amen. Amen. Go to Matthew 15. Matthäus 15. Matthew 15. So they will complain and nearly kill Jesus. Aber heutzutage würde man sich beschweren und Jesus fast schon töten. What is wrong with you? Wegen den 3 Tagen. Mais aujourd'hui, les gens vont se. Matthieu 15. Matthieu 15. 15? Let me see, here it is. Verse 32. 32. Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now 3 days, and have nothing to eat. They were there 3 days, no food. Sie waren 3 Tage lang da und hatten kein Essen. It's not like our Essen. Kitchen here. Et c'était là pendant 3 jours et sans nourriture. C'est pas comme cuisine ici. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's good for us to go to desert and be doing this. No food. Amen. Then we are there with Jesus 3 days, nothing to eat. Sie waren 3 Tage da mit Jesus und da gab es nichts zu essen. Ils étaient là avec Jésus-Christ pendant 3 jours sans nourriture. And have nothing to eat. And I will not send them away fasting, lest they faint in the way. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at Mark version of it. The Mark of it. Mark 8. Marcus 8. Mark 8, on va voir la version de Mark de cette Mark même situation. 8. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 8, verse 1. Merci. Marcus 8, vers 1. In those days, the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and said unto them, verse 2, I have compassion on the multitude, because they have now been with me 3 days, and have nothing to eat. And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way, for divers of them came from far. You see, people coming from far. They did not say it's too far. Die Leute sind von weit weg it's von too weit far hergekommen. To take people away from Christ. Aber diese Entfernung wird viele Leute von Christus wegnehmen. Ici on peut voir que Il y avait des personnes qui venaient de très très loin. Mais aujourd'hui, les gens vont dire que l'église est trop loin. Praise the Lord. Hallelujah. He said, because they are coming from so far. Denn sie kommen von weit her. Amen. Amen. J'ai pitié de cette foule. Far did not take them away from Aber die Entfernung hat sie nicht von Christus weggenommen. Mais la distance ne les a pas écartés de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. You know we go to school 8 hours. Sie gehen zur Schule 8 Stunden. You know we go to job and sit down and sit down for 8 hours. Wir, and we walk and walk. Here is not just sitting there, but you walk and walk. Jesus can pay more than any shape. Wir arbeiten Amen. Stunden über Stunden, aber hier. Ist Christus ist unser Lohn. Er zahlt mehr als unser irdischer Chef. You know how you suffer to work. Wisst ihr, wie viel Arbeit es ist zu arbeiten, wie viel Mühe das macht zu arbeiten? Ici, enfin, encore une fois, on peut voir que la distance ne les a pas écartés. On va au travail pour toute la journée pendant 8 heures, même plus. On va à l'école et or que ici on a des problèmes à suivre le message pour quelques heures. Or que et on n'est même pas conscient que le salaire qu'on reçoit de Jésus-Christ n'est même pas comparable au salaire qu'on reçoit de nos entreprises ou de nos chefs terrestres. Praise the Lord. Hallelujah. We are so used to the flesh. On est tellement habitué à la chair. But not Christ. Amen. Mais pas Jésus-Christ. We can watch film for hours upon hours. Oder auch Sendungen, Serien können wir stundenlang uns anschauen. Ou alors même des without complaint. Ohne uns zu beschweren. Des séries, des films, on peut regarder des films pendant des heures sans se plaindre. Allow Christ to be your entertainment. Dass du das Christus deine Unterhaltung ist, danke. Ja, donc on va permettre à Jésus-Christ à être notre divertissement. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What can take people away? The das church is not big. It's not beautiful. Very few people. Das it is just in the house. Nicht groß Go genug. To Romans 16. Qu'est-ce qui peut encore enlever les gens de cette église ou alors écarter les gens de cette église? C'est trop loin. L'église est dans une maison. Romans 16:5. You know, here Paul is sending message, greetings to people, to churches. Amen. He said, likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphroditus, who is the first fruit of Asia to Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. He says, greet the church in your house. Grüße die Gemeinde in deinem Haus. Saluez aussi l'église qui se réunit dans leur maison. Praise the Lord. Amen. Philemon, go to Philemon after. Before Hebrew is Philemon. Go to Philemon. A church in your house is also there. Amen. Philemon, das ist in vor Hebräer. Nach Hebräer. Before Hebrew. Philemon. Philemon. C'est avant hébreu. Philemon. Philemon is just one chapter. Then we read verse 1 and 2. Philemon 1:1-2. He said, are we there, please? Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer. Verse 2. To, and to our beloved Ephias and Archippus, our fellow soldier, and to the church in your house. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are we there, please? Do you see it? It's fine. One or two. Verse 2. It's in verse 2. Amen. Do you know that the church is in the house, does not mean it's not a living church. Amen. Nur weil die Gemeinde in einem Haus stattfindet, heißt nicht, dass sie nicht lebendig ist. Juste parce que l'église, le culte, a lieu dans une maison, ne veut pas dire que l'église n'est pas une église vivante. You know the church Paul was sending greetings to. You know there we are all living churches. Mm-hmm. Also die Gemeinde an die. If not, Paul will not send greetings to them. Paul das Grüße geschickt hat. No cathedral. Das waren keine Kathedralen. Ouais. Donc, parce que si ces églises n'étaient pas des églises vivantes, Paul n'aurait pas envoyé ses salutations. Please allow Christ Jesus to help you to know what this period really means. Lass zu, dass Jesus dir wirklich erklärt, was die Zeit, die Weihnachtszeit bedeutet. Mm. Mm. S'il vous plaît, permettez au Saint-Esprit à vraiment vous expliquer ce qui signifie cette période dans laquelle on se trouve, cette période de Noël. Mm. You know, people are so matured in evil. So reif im Fleisch. Beaucoup de gens sont tellement habitués, sont tellement matures dans la chair, sont tellement mature dans le mauvais. They are experts in the things of the flesh, experts in carnality. Sie sind Experten in der Fleischlichkeit. Ils sont des experts dans la chair. They cannot know this period. Aber sie können nicht diese Zeit, die Zeit beurteilen, in der die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Ils ne peuvent pas comprendre dans quelle période on se trouve en ce moment. Look at what Christ said about them. Luke 12. Quickly Lucas go there. 12. Luke 12. Lucas 12. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you are happy. Lucas 12. Amen. The Lord is feeding us. Amen. Luke 12 from Lucas verse 54. 12. Luke 54. Where? Luke 12 from verse 54 to 57. Verset 54 à 57. Luke 12. 54 to 57. They are so matured in evil. Sie sind so reif im Bösen. Ils sont vraiment matures, sont vraiment habitués aux choses mauvaises. Amen. Amen. They go to mood, they go to everywhere. They go, you know the play. They made it. Amen. Mm. You know they look at what Jesus said about them. And he said also to the people, when you see a cloud arise out of the west, straight away you see there cometh a shower, and so it is. They can design the weather. Sie können das Wetter vorhersagen und bestimmen. Amen. Ils peuvent dire le temps qu'il fera la semaine prochaine ou demain. And when you see the south wind blow, you say there will be heat, and it come to pass, because they can design it. But they cannot discern the birth of Christ. Aber the real meaning of the birth of Jesus. Nicht die Geburt von Jesus Christus vorhersagen oder verstehen, was die Bedeutung dahinter ist. Then verse 56. 56. Ils peuvent discerner la. Enfin, ils peuvent. Comment dire? Vorhersagen. Enfin, ils peuvent dire s'il va pleuvoir ou pas, mais ils ne peuvent pas discerner la naissance de Jésus Christ. Amen. Amen. You know, they want to find a solution to corona, to different things. Amen. But look at what Jesus said. He said, you hypocrites, you can't discern the face of the sky 56. And of the earth. But how is it that you do not discern this time? You do not discern this time, that this time is what the meaning of Christ, the birth of Christ really means. Mm-hmm. They cannot discern it. Sie können was die Bedeutung von der Geburt von Jesus Christus wirklich ist, nicht deuten, aber sie wissen, wie man gegen Corona vorgeht oder wie man zum Mond fliegt oder wie man ein Flugzeug zum Fliegen bringt. All diese Dinge wissen sie, darin sind sie weise. Aber nicht weise, wenn es um das Königreich Gottes geht, leer, wenn es um den Geist geht. Donc, les gens peuvent trouver des remèdes contre certaines maladies, contre le corona ou quoi que ce soit. Les gens peuvent envoyer des choses spéciales qui vont vers la lune, des trucs comme ça, mais ils peuvent pas comprendre dans quel temps nous vivons actuellement. Ils peuvent pas comprendre l'importance de la naissance de Jésus-Christ. They labor to discern the flesh. sie kämpfen darum, das Fleisch zu erkennen. Und nicht die Dinge, aber nicht die Dinge des Geistes. Donc ils se battent pour comprendre des choses charnelles, mais pas pour comprendre des choses spirituelles. You know this period called Christmas period. Diese Weihnachtszeit. Cette période de Noël. Praise the Lord. Hallelujah. It is a reminder of so many things. Es ist eine Erinnerung concerning Christ. An so viele Dinge, die Christus angehen. Ça nous rappelle de tant de choses qui concernent Jésus-Christ. You know, 24th of December, you know, here in Europe, or here in the Western world, religion have really done good things to, you know, have really trained it. You know, they see it as family get together, and not about Christ. Der 24. Die Welt, oder besonders in der westlichen Welt, hat man es echt gut hinbekommen, dass es nur noch eigentlich darum geht, einfach mit der Familie zusammenzukommen, Geschenke auszuteilen und dann nach Hause wieder zu gehen. Also es geht gar nicht mehr um das, worum es wirklich in dieser Zeit geht, um Jesus Christus. Si on prend l'exemple du 24 décembre par exemple, surtout en Europe, il s'agit surtout que de recevoir des cadeaux, que la famille se réunisse, mais il s'agit plus de la naissance de Jésus-Christ. You know, religion did its best. You know. La religion a vraiment fait son travail. The gathering of the natural family. You know, the love for one another. The family get together. That's what religion, you know, what that is what they call Christmas. Genau. But that's what they see Christmas is all about. Ja, the family get together. Glaubt, it's evil. That's not Christmas. Es einfach nur noch darum geht, dass die Familie zusammenkommt. Mm-hmm. Aber es ist nicht Weihnachten, es ist, das ist bösartig. Mm-hmm. Donc pour les gens religieux, pour ce monde aujourd'hui, quand on parle de Noël, pour eux, il s'agit seulement que la famille se réunisse. Ou alors les gens qu'on aime se réunissent charnellement. Und es ist bösartig, weil wieder bewusst von Jesus Christus abgelenkt wird. Mm. Et c'est quelque chose de diabolique, c'est quelque chose de mauvais, parce que on s'écarte, ou alors on s'écarte consciemment de Jésus Christ pendant cette période. You know, they gather together, they see it as loving one another, but with the love of this world. Sie versammeln sich und denken, dass es da um Liebe geht, aber es ist die Liebe dieser Welt und nicht die Liebe von Jesus Christus. Mm. Ils se réunissent et ils pensent qu'ils se réunissent au nom de l'amour, mais ça se peut qu'ils se réunissent au nom de l'amour, mais l'amour de ce monde. You know, they eat together. Some people buy presents for one another. Und sie essen zusammen. Okay. Einige family get together. Uncle, brother, sister. You know, they just pack and go together. It is not Christ. It is demonic. Anything outside Christ is demonic. Mm. Und sie verteilen Geschenke. Take the Bible, they are there. Und kommen zusammen und essen zusammen. Aber das ist dämonisch, weil es nicht auf Christus basiert. Es basiert auf dem Fleisch. Es basiert auf dem Selbst. C'est diabolique parce que tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ est diabolique. Et comme leur assemblement n'est pas là pour glorifier Jésus-Christ, mais plutôt pour glorifier l'amour qu'il y a dans la famille ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de diabolique. I have done it for several years, amen. I did it for several years. Gathering together with the family. Christmas time, you know, it's time. You know, I thank the Lord, he delivered me. It's not about people, it's about Christ. Und ich habe jahrelang Weihnachten so gelebt, wo es nur um Menschen ging, um mich selbst ging. Aber ich danke Gott, dass er mich da rausgerettet hat. Und jetzt geht es mir nur um Jesus Christus. Et pendant des années, moi aussi, j'ai suivi ces traditions. À chaque fois, il y avait des réunions de famille, on fêtait Noël ensemble. Mais je remercie Dieu, pardon, qui m'a libéré de cette captivité charnelle. If you are not gathered in the name of Christ, you will be gathered in the name of Satan. Wenn du nicht im Namen von Christus versammelt bist, wirst du im Namen von Satan versammelt sein. Parce que si vous n'êtes pas rassemblé au nom de Jésus-Christ, vous êtes automatiquement rassemblé. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 18, was it? Is that? Matthew 18, verse 20. Matthew 18, verse 20. He said, for where two or three are gathered in my name, I am there in the midst of them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to gather in the name of the natural family is to gather in the name of Satan. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Aber sich im Namen von Fleisch zu versammeln, da ist der Satan in der Mitte. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Mais si c'est pas en son nom, automatiquement c'est le diable qui est présent au milieu d'eux. Amen. Amen. Whenever you gather, you are going to gather in the name of one person. Wenn du dich versammelst, wirst du dich in Namen von einer Person versammeln, entweder im Namen von Christus oder von Satan. Donc quand vous vous assemblez, vous le faites toujours au nom soit de Jésus-Christ ou alors du diable. We will not go to this way. 2 Thessalonians 2:1. Talk about gathering in the name of Christ. Never gather in another name. Except the name of Jesus. In einem anderen Namen. Don't gather in the name of Satan. Im Namen von Jesus, nicht im Namen von Satan. On doit seulement se réunir au nom de Jésus-Christ et aucune autre personne, aucun autre nom. To gather in the name of the natural family means to gather in the name of Satan. Sich im Namen der natürlichen Familie zu versammeln. Go to this very one. Dann versammeln wir uns im Namen von Satan. Kolosser 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Kolosser 3. Verse 17 and then verse 16. Après verset 16. D'abord 17, après 10. He said, and whatsoever, are we there, please? Whatsoever you do, in words or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father for Him. Amen. Whatever you do, was immer wir tun, learn to do everything in the name of Jesus. Tut alles if not, you are doing it in the name of Satan. Was sonst tut ihr es im Namen vom Fleisch. Donc, peu importe que tu quoiconque que tu fais, tu dois le faire au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu ne le fais pas au nom du Jésus-Christ, tu le fais au nom du diable. Colossiens 3, verset 16. On lit d'abord 17, après on va lire verset 7. On a lu verset 17 là. All this and they are not difficult. Und all das ist nicht schwierig. Et tout es ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Tout cela n'est pas difficile, mais impossible sans l'aide du Saint-Esprit. But with the help of the Holy Spirit. Aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist alles möglich. Holy Spirit will help you to live. Der Heilige Geist. This life and we have been talking about is impossible without the power of the Holy Spirit. No one can live it. Dieses Leben ist unmöglich ohne den Heiligen Geist zu führen. Ja. Cette vie est impossible à mener sans l'aide du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 16. Verse 16. It says, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. How we have been there for one another. Wie wir einander da sind, ist durch Christus. Durch Christus Jesus. Amen. On est là pour notre prochain à travers Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember, Jesus did not come for the peace of this world. Erinnert euch, Jesus nicht für den Frieden dieser Welt gekommen. Rappelez-vous que Dieu, Jésus-Christ, n'est pas vu. Pour nous ramener la paix de ce monde. You know, those that we say, okay, Jesus came for the peace. So now, yeah, it came for us to God. It's not about, for Jesus, it's not about family. It's about Christ. It's about Him. It's about Christ. It's about Him. Because there is opposition. Amen. You know, he said, He did not come for the peace of this world. And because people have heard it several times before this time that, yeah, Jesus came to make us one. He came for peace. No, he's all kind of peace. He's different from the peace of this world. Und Jesus kam auch nicht, um Frieden zwischen Menschen zu schaffen, sondern er kam, um Frieden zwischen Gott und den Menschen zu schaffen. Und leider verdrehen das Leute immer und denken, ihnen geht es einfach nur darum, dass man ein harmonisches Miteinander hier hat. Aber es geht nicht darum, es geht um ihn. Ihn haben oder nicht haben. Beaucoup de J'en pense pour, surtout dans la période de Noël, que Jésus-Christ est venu pour nous ramener la paix. Il est peut-être venu pour nous ramener la paix, mais sa propre paix, pas la paix de ce monde. You know, Christ should be your peace and not Satan. Christus sollte dein Frieden sein und nicht der Satan. C'est Jésus-Christ qui doit être ta paix et pas le diable. You know what the natural, you know, to gather in the name of the natural family. Wir versammeln uns im Namen der natürlichen Familie. On se réunit au nom de la famille naturelle, de la famille charnelle. Jesus did not come for the peace between natural family. What man and religion call peace. Jesus kam aber nicht um den Frieden der Familie zu bringen. Matthäus 10. You have to hurry up. Amen. Encore une fois, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous, the Lord. Pour amener la paix. Let us do this time. Religion for the la paix. Matthäus 10. Amen. 34 to 40. Thank you. De 34 à 40. Look at it. It's everywhere. Amen. He said, take not that I am come to send peace on earth. He said, I did not come to bring peace here between family and family. The peace Jesus came for is the peace between God and man. Amen. And not with the peace between man and man. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Frieden zwischen Gott und Menschen zu bringen, und nicht zwischen Menschen und Menschen. Because if you have peace with God, there's nobody you cannot have peace with. Aber wenn du mit Gott Frieden hast, dann wirst du mit jedem Frieden finden können. Jésus-Christ n'est pas venu pour ramener la paix entre les hommes, entre les êtres humains, mais plutôt entre Dieu et l'être humain. Et si tu as la paix avec Dieu, il n'y a aucune personne avec qui tu ne peux pas avoir la paix. Praise the Lord. Look, let us read it further. He said, for I am come to set a man 35. At variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Verse 36. A man's foes shall be they of his household. Amen. Who fights you today? The natural family. Because you choose Christ. Wer sind die Leute, die uns bekämpfen und die uns Steine in den Weg legen? Das sind die Leute, die uns am nächsten stehen. Die natürliche Familie, die unseren Weg nicht versteht und nicht unterstützen kann oder will. Qui vous combat aujourd'hui? C'est la famille charnelle, parce qu'ils ne comprennent pas le chemin qu'on a choisi. Ils ne comprennent pas Jésus-Christ, ils ne comprennent pas l'Esprit. Verse 37. He said, he that loveth father or mother more than me 37. Is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Oh, der Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht thank wert. Thank you, Jesus. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Amen. And he that take not his cross and follow after me. Is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall Amen. Find it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at Luke version of it. In the Lucas version, Lucas 12. Go to Lucas 12. On va voir la version de Luc vite fait. Praise the Lord. Amen. Amen. From verse 51. Lucas 12, 51. He says, suppose ye that I'm come to give peace on earth. Jesus said he did not come to bring peace. He's the one speaking here. He's like, ich bin nicht gekommen, it's not Satan. Amen. Es ist nicht der Satan, der das hier sagt. It's not Satan that is speaking here. It's Jesus Christ. Es ist Jesus Christus, der das sagt. C'est pas le diable qui parle ici, c'est Jésus Christ lui-même qui parle. He said he did not come to bring peace on earth. Ich bin nicht gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen. Il dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur terre. I tell you, nay, but rather division. Sondern Entzweiung. Can you see it? Il est plutôt venu pour ramener la division. He said, from henceforth, there shall be five in one house, divided three against two, and two against three. The father shall be 53. The father shall be divided against the son, and the son against the father, The mother against the daughter, and the daughter against this, against the mother. The mother-in-law against her her daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Praise the Lord. Hallelujah. He came with his own kind of peace. Er kam mit seinem Frieden. Il est venu avec John 14. Johannes 14. Go to John 14. Jean 14. His peace that is different from the peace of this world. Sein Frieden, der anders als der Frieden dieser Welt. Sa propre paix qui est opposé à la paix de ce monde, qui est pas comparable à la paix de ce monde. What he called peace is not what this world called peace. Was Frieden nennt, ist nicht das, was diese Welt Frieden nennt. Jean 14. Ce que lui appelle la Johannes paix, 14. N'est pas ce que ce monde appelle la paix. Amen. 27, pardon. Are we there, please? Yes. He said, peace I leave with you. My peace I give unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Peace I leave with you. My peace. My peace. Amen. You see, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Praise the Lord. In verse 28, it's interesting. He says, you have heard now how I said unto you, I go away and come again unto you. If you love me, you will rejoice because I said I go unto the Father. For my Father is greater than I. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The spirit is greater than the body. Der Geist ist größer als der Körper. L'esprit est plus grand que et plus grand que l'esprit. His l'esprit peace. Plus grand que le corps que his, la chair. His peace are not what this world calls peace or what religion calls peace. Sa paix est pas ce que ce monde. Sein Frieden gibt er uns. C'est ça qu'il nous donne. His peace is not fake peace. Sein Frieden ist kein verfälschter Frieden. Sa paix est pas une paix diluée. His peace is not evil peace. Sein Frieden ist kein bösartiger Frieden. Sa paix n'est pas une paix mauvaise. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to remind you of what this period really means. Lass du, dass der Heilige Geist dich daran erinnert, was diese Zeit wirklich bedeutet. Permet que le Saint-Esprit te fait comprendre ce que signifie cette période. Amen. Amen. The birth of Christ is the birth of God. Die Geburt von Christus ist die Geburt von Gott. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. La naissance de Dieu. The birth of Christ is the birth of God. Die Geburt von Christus, die Geburt von Gott. Encore une fois, la naissance du Christ est la naissance de Dieu. It is not about a baby is born. Es geht nicht um, dass ein Baby geboren ist, sondern dass Gott geboren ist. Donc il ne s'agit pas qu'un bébé est né, mais plutôt que Dieu est né. We will not have time to go into it. Amen. Matthew 2, verse 1 and 2. They came to worship God. In Matthäus 2 steht, dass not sie a baby. Gekommen sind, um Gott zu anzubeten und nicht ein Baby. Mm. Dans Matthieu 2, il est écrit qu'ils sont venus pour glorifier pour glorifier Dieu et pas un bébé. In Luke 4, verse 5. Lucas 4, verse 5. 5 to 8. 4, amen. Verset 5 à 8. When Satan told Jesus to worship him so that he will give him the kingdom of this world, Jesus said, thou shalt only worship the only true God. Amen. Are you getting it? Amen. These people came to worship the three wise men. They were looking for Jesus to worship. Der hat, Gott, amen. They were looking for the true God to worship and not for a baby to worship. It's not about the body, it's about the spirit. Als Satan Jesus in der Wüste versucht hat, hat er ihm gesagt, dass er ihn anbeten soll. Aber Jesus hat gesagt, dass wir nur einen anbeten sollen und das ist Gott. Und genauso haben die drei Weisen nicht ein Baby angebetet, sondern Gott, weil nur Gott allein angebetet werden darf. Mm. Quand Jésus-Christ a été tenté par le diable dans le désert, le diable voulait que Jésus-Christ glorifie le diable, mais Jésus-Christ lui a dit que seul Dieu doit être glorifié. Tout comme les trois rois mages, quand ils sont quand ils cherchaient Jésus, ils n'ont pas cherché la chair, mais ils ont cherché l'esprit parce qu'ils sont venus pour glorifier Dieu. Praise the Lord. The birth of God. Praise the Lord. Alleluia. You can see how Christ Jesus loves humility. Wir sehen, wie Christus einfach Demut liebt, wie er sich selbst gedemütigt hat. On peut voir à quel point Jésus-Christ lui-même s'est humilié et à quel point il aime. And he confuses Satan. Und das verwirrt den Satan. Et ça a confus le diable. Satan is still confused today. How can God Almighty come? You know, and not become one of those he created. Can you see it? Wie kann Gott der Mächtige auf diese Welt kommen und zu einem Geschöpf werden, das er erschaffen hat? Jusqu'à aujourd'hui, le diable est toujours troublé. Il n'arrive pas à comprendre comment le Dieu, comment Dieu est devenu est devenu comme sa création. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he will not tell us to do what he did not do. Er wird uns nicht sagen, etwas zu tun, was er selber nicht getan hat. Jésus-Christ va jamais nous dire de faire quelque chose que lui-même. Remember Matthew 18. He said, until you humble yourself like this little child, you are not in heaven. Hat er gesagt, erst wenn wir uns so demütigen wie dieses kleine Kind, gehören wir zum König, sind wir im Königreich. Amen. Amen. Because he himself have to humble himself. Rappelez-vous que Dieu ne va jamais nous dire de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Dans Matthieu 18, il a dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si vous ne devenez pas comme ce petit enfant. Lui-même aussi, il est devenu un petit enfant. Weil selbst sich so gedemütigt hat wie ein Kind. Amen. He humbled himself before his father. Er hat sich vor seinem Vater gedemütigt. Il s'est humilié devant son père. Remember, as his father sent him, so also he sent us. So we humble ourselves before him. If I'm speaking to any of you, I humble myself. Why? Because I see the Christ in you. Are you getting it? Amen. It's not about your body. My fear and tremble is about your spirit, the Christ in you. Und so wie der Vater Jesus geschickt hat, hat Jesus auch uns geschickt. Und deswegen demütigen wir uns auch genauso, wie Jesus sich gedemütigt hat. Weil das ist das, was der Herr möchte. Genauso wie er sich gedemütigt hat, sollen wir uns auch vor den Menschen und demütigen. Deswegen, wenn ich zu euch predige oder zu euch spreche, demütige ich mich auch, weil ich Christus in euch sehe. Und deswegen kann ich mich vor euch demütigen. Wo fange ich an? Maman a dit que quand elle se humilie devant nous parce qu'elle voit Jésus-Christ en nous, tout comme voreinander, meinst du? Also Gott hat seinen Vater geschickt, einen Sohn gesendet und so sendet der Sohn uns. Comme Dieu a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a envoyé aussi. Et c'est pour ça que quand elle prêche, elle s'humilie devant nous parce qu'elle a Jésus-Christ en nous. Praise the Lord. Hallelujah.